So, kann losgehen, oder? Ja. Musik. Haben wir da nicht Musik? Die Musik, warte, Sekunde. Die Musik kommt jetzt gerade nicht. Oh, warte, Genusscast, wo ist denn die Musik? Das wäre jetzt sofort danach. Da. Ja, dachte ich eigentlich auch. Aber warum ist die gerade nicht da? Hallo? Warum spielt denn jetzt nicht? Da ist was los. Ja, dann machen wir das halt jetzt ohne Musik. Genau. Du musst halt hinterher reinschneiden. Das kommt ja eh vorher rein, die Musik. Okay. Gut, dann fange ich einfach an. Genau. Bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Genusscast. Das ist die Folge Nummer 9. Heute ist Freitag, der 11.09. Wir sitzen hier im Phonodrom. Martin Haas ist dabei. Hallo, Maha. Hallo. Grüß dich. Und da ist der Peter Hecko. Hallo, Heckpiet. Na, wie geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Auch sehr gut. Ja, Freitagabend. Wir sind entspannt. Definitiv, mit einem Glas. Die Hörer auch. Ein Glas Wein in der Hand. Glas Wein aus der Pfalz, Moria Muscat von der Wein- und Sektkellerei Winkelmann aus Duttweiler. Prost. Prost, ja. Jetzt ist auch das Rauschen wieder weg. Wir hatten schon ein paar Audiostartprobleme hatten wir heute, ne? Ja, wir hatten Audiostartprobleme. Aber gut, das ist halt so bei analogem Audio. Das Thema ist aber nicht der Wein, sondern das Thema ist Backwerk. Und da geht es heute besonders um Brötchen. Also auch ein bisschen um Brot und Brezeln und so. Ah, den Intro-Text hatte ich noch nicht geschrieben. Ja, das mache ich gleich noch zwischendurch. Vor allen Dingen um Brötchen in ihrer vielfältigen Gestalt. Die haben auch vielfältige Namen, die Brötchen. Es gibt nämlich einen Wikipedia-Artikel, Brötchen, und da steht, wie die Brötchen so heißen können, nämlich Wecken, Semmeln und so. Aber wir werden auch gleich noch drauf kommen, denn die unterschiedlichen Namen sind nicht einfach nur Synonyme für Brötchen, sondern manchmal versteht man auch andere Dinge drunter. Mhm. Jedenfalls habe ich heute eine Tour gemacht durch Berlin. Es gibt nämlich eine Seite im Internet von Zeit Online, wo Selbstbäckereien zu finden sind. Also Selbstbäckereien sind Bäckereien, die selbst backen. Und nicht nur aufbacken, also Aufbäcker, und es gibt Selbstbäcker. Mhm. Die Aufbäcker, die backen auf, und die Selbstbäcker backen selbst. Wobei das noch nicht ganz stimmt, denn ich habe auch mindestens zwei Aufbäcker dabei. Also wir wollen es mal ein bisschen vergleichen auch. Okay. Also ich bin durch Berlin gereist und habe nicht nur durch den Bäckereifinder, sondern auch durch Hörensagen verschiedene Bäckereien aufgesucht. Ich kann sie ja mal kurz aufzählen. Da wäre zunächst die Biobäckerei Bäumer und Lutum, die auch schon fast industriell fertigt, nämlich praktisch alle Berliner Biomärkte versorgt. Beliefert. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, dass wir nicht gesponsert sind. Genau. Das ist vielleicht mal ganz wichtig. Unser Warnhinweis. Genau. Es geht heute um mehlhaltige Produkte. Genau, glutenhaltig. Glutenhaltig. Allergen. Genau. Und Hefe, auch Hefe. Allergisch. Öl und Butter. Macht doch alles dick, hat viele Kohlenhydrate. Ach ja, und wir werden das verzehren mit salziger Butter. Dann habe ich noch Kürbiskernöl und Olivenöl. Das Kürbiskernöl kann man so kaufen. Das Olivenöl, was ich habe, ist direkt vom Bauern aus Italien mitgebracht. Das kriegt man hier so nicht. Ja, ist auch ein Bauer, der sonst nicht verkauft. Also das ist, kann man nicht weiterempfehlen. Also zum Verzehr mit den Brötchen dachte ich, wäre das ganz gut. Und wir haben auch Salzbutter, die berühmte, über die wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Und ja, und wie gesagt, ich sag mal eben, was ich alles angesteuert habe. Also erstmal die Biobäckerei Bäumer und Lutum, die man über verschiedene Biomärkte, ich will da jetzt keine Namen nennen, weil in Berlin also viele Biomärkte genau von dieser Biobäckerei beliefert werden. Dann bin ich in einem Laden gewesen, der ein echter Geheimtipp ist, wir werden darüber sprechen. Das Mehlstübchen, die stellen eigentlich Mehl her, haben aber auch eine Bäckerei, also da wird auch gebacken. Aber insbesondere wird Mehl dort hergestellt und gemahlen und so, also das ist schon sehr edel und da kriegt man schon tolle Sachen. Also wer Mehl sucht, was auch richtig biologisch hergestellt ist, da findet man es. Dann bin ich bei einer Bäckerei gewesen, die uns der Huckel immer wieder empfohlen hat oder mir zumindest empfohlen hat, Soluna heißt die, da kann man dann auch noch was dazu sagen. Ja, und dann wurde mir auch noch die Biobäckerei Bucco im Wedding empfohlen, da bin ich extra hingefahren auf dem Weg zum Phonodrom. Naja, und dann habe ich gedacht, dann müssen wir es nochmal vergleichen, auch mit Ketten. Dann habe ich M&M-Back aufgesucht. M&M-Back ist so die Berliner Kette, die immer in den Untergrundbahnhöfen und so zu finden ist. Ich weiß nicht, ob sie außerhalb Berlins auch gibt. Ich habe da auch nur eine Facebook-Seite von denen gefunden im Internet. Und dann bin ich auch noch bei der Wiener Feinbäckerei Herberer gewesen, also eine Kette, die wirklich industriell, glaube ich, auch im industriellen Maßstab zumindest produziert und deutschlandweit unterwegs ist, auch an vielen Bahnhöfen, die kennt wahrscheinlich jeder. Und da können wir auch entsprechende Dinge vergleichen. Dann habe ich von jeder Bäckerei, mit der Ausnahme von Soluna, weil die das nicht hatten, eine Schrippe mitgebracht, das typische Berliner Brötchen. Ich kann auch noch nicht sagen, was das ausmacht, das typische Berliner Brötchen. Die Schrippe und damit wir vergleichen können. Mhm. Also wir haben also eine Schrippe von jedem und können wir immer nur eine, aber die können wir uns ja teilen. Da können wir dann dran erkennen, wie die Unterschiede so sind. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Schrippe von M&M, ja, weil das die preiswerteste ist. Ich glaube, die kostet nur 10 Cent, also richtig günstig. Also die anderen gehen, also man kann in diesen exquisiten Läden ganz schön viel Geld lassen. Was hast du jetzt bezahlt im Durchschnitt für ein Brötchen? So, also 10 Cent unteres Ende bis hin zu? Für die Schrippe, das kam dann auch schon mal auf 40, 45 Cent. Also in der Bio-Bäckerei, die Knacker, Moment, das Licht, die waren, glaube ich, also Lutum da, war am teuersten. Ach, ich hatte den Zettel hier liegen, jetzt habe ich sie nicht mehr. Also da kostete das schon richtig viel. Ich glaube sogar mehr. Ah doch, hier ist es. Da kann ich es mal eben kurz nachgucken. Also 70 Cent. Okay. Kostet die Schrippe da. Das heißt da unser Knackfrisches. Es sieht auch nicht richtig schrippenmäßig aus. Ja, die können die ja mal gegeneinander stellen. Die billigste und die teuerste. Nimmst du mal aus einer der beiden Tüten, da muss die Billigschrippe drin sein. Und die ganz teure ist hier. Das ist die ganz billige, ne? Ja, das ist die ganz billige. Du willst natürlich auch eine haben. Und hier, das ist die teure, die hat nur nicht die richtige Schrippenform. Die sieht so ein bisschen aus, ist auch länglich. Also wir können ja was zur Schrippenform kurz sagen. Die Schrippenform steht halt da drin, das ist so also ein längliches Brötchen und in der Mitte ist so eine, ich will nicht mal sagen, so eine Po-Ritze. Ja, das ist, hat sowas, so eine Po-Ritze. Also die Ritze macht man ja deshalb da rein, damit die Kruste nicht irgendwie willkürlich aufspringt. Genau. Das Backfeuer, also da dehnt sich ja irgendwie alles aus und irgendwie, naja, und deshalb macht man halt die Ritze ein. Und hier ist jetzt das 70-Cent-Ding. Ich mache da mal die Hälfte ab. Ja. Da sind zwei Ritzen drin. Also sieht so ein bisschen aus wie ein eckiges Kaiserbrötchen. Nein, wir kommen gleich noch drauf. Also es ist auch länglich, aber es sieht doch irgendwie industrieller aus. So, mit so zwei Ritzen drin. Also ich kann erstmal sagen, dass das geht nicht gut kaputt. Also im Gegensatz zu M&M. Also das M&M-Brötchen, also ist erstmal alles ein Weizenbrötchen, ne? Beides. Ja. Das M&M-Brötchen ist, man merkt so, hat doch auf der einen Seite hat es ein bisschen mehr Farbe bekommen. Also ist nicht gleichmäßig ausgebacken. Hat auf der einen Seite etwas eine dunklere Farbe bekommen, auf der anderen Seite eher eine hellere. Die dunklere Seite ist auch mehr gebacken, merkt man auch knuspriger. Und die andere Seite ist noch relativ lappig, muss ich sagen. Und ja, nun muss man wissen, das M&M-Brötchen, da gibt es die Rohlinge und die werden dann in der Bäckerei frisch ausgebacken. Deshalb ist das auch jetzt noch relativ frisch, während das Knackfrische, trotz des Namens Knackfrisch, natürlich irgendwann angeliefert worden ist, vielleicht sogar heute Morgen schon. Ich habe es heute Nachmittag gekauft, ich habe die alle heute Nachmittag gekauft. Das könnte also etwas älter sein, Knackfrische. Aber wie gesagt, sehr viel teurer. Sehr viel teurer. Aber das ist halt das Referenzding. Ich sagte auch, ich hätte eine Schrippe und gerne Schrippe und dann gab er mir das. Also innen drin der, vielleicht müssen wir erstmal generell was zum Brötchen sagen, wie so ein Brötchen aufgebaut ist. Ja. Es hat erstmal, das Äußere ist eine Kruste und innen drin gibt es den weichen Teig. Der ist, wie gesagt, bei dem M&M-Bag jetzt wirklich sehr, sehr fluffig weiß, weich. Und die Kruste ist hier schon relativ labbrig. Also ich würde das Brötchen so... Das Brötchen ist sehr labbrig, das stimmt. Also ich würde es schon... Trotzdem pappig. Schmeckt es frischer als... Ich habe es auch noch gar nicht probiert. Das andere. Das andere ist, man merkt, bedeutend gleichmäßiger ausgebacken. Ja. Es hat überall einen fast gleichen Bräunungsgrad. Also es ist wirklich rundherum gleichmäßig braun. Jetzt probiere ich mal ein Stück von der Kruste. Ja, man merkt auch, hat auch schon ein paar Stunden hinter sich. Ja, es hat ein paar Stunden hinter sich, aber es ist, schon macht einen hochwertigeren Eindruck. Und innen drin auch, der Teig ist etwas fester, nicht ganz so fluffig wie bei dem M&M-Brötchen. Schmeckt auch, also das etwas teurere. Ich bin gar nicht sicher, es könnte sogar sein, dass sie das auch im Laden aufbacken. Das schmeckt etwas salziger, muss ich ganz ehrlich sagen. Salziger, ja. Gegenüber des M&M-Brötchens. Das M&M-Brötchen ist ein sehr neutrales Brötchen vom Geschmack her. Ja. Aber das ist hier wirklich sehr salzig. Ich probiere das jetzt mal mit Butter. Das ist ganz unterstützt nochmal. Also mit dem Kernöl schmeckt das auch sehr gut. Wo habe ich denn jetzt mein Messer? Ach, du hast das noch. Ja, dann. Ja. Also es sind jetzt praktisch 60 Cent Unterschied. 60 Cent Unterschied. Man merkt auch, das teurere Brötchen ist von der Form her allgemein etwas größer gewesen. Also ist der Teigling ist auf jeden Fall ein viel, viel schönerer. Was mir hier auffällt, ist, dass du auf der Brötchen Anfangs- und Endeseite ist es hier relativ gerade abgeschnitten und dementsprechend macht es auch hier nochmal eine schöne Kante und eine schöne Kruste. Ja, ja. Wobei das M&M-Brötchen eher so rundlich ist und dementsprechend an den Seiten keine so schöne knusprigere Rand bilden kann, sondern eher das Innere des Teiges da so ein bisschen rausguckt. Also ich finde, das teurere Brötchen schmeckt auch mit der, es hat auch unten so eine schöne Maserung, wo es aufgelegen hat, auf dem Backblech. Also das ist, ich meine, ich weiß nicht, ob es die 60 Cent rechtfertigt, aber man merkt schon, dass es hochwertiger ist. Ja, das auf jeden Fall. Das hat auch einen besseren Eigengeschmack. Also die Schrippe von M&M ist einfach so ein Pappbrötchen, das schmeckt nach gar nichts irgendwie. Das ist einfach nur ein Belagträger. Aber es ist vielleicht okay, weil wenn man natürlich... 10 Cent. Ja. Oh Mann, das ist schon ein Unterschied. Ich meine, also jetzt reden wir M&M schlecht. Nee, gar nicht. Die haben ja noch andere Sachen. Da. Ja. Da kannst du ja auch nochmal reingreifen. Wenn wir schon bei M&M sind, sollten wir auch mal das Spektrum... Komplett auskosten. Willst du mit dem Baguettebrötchen weitermachen oder mit was willst du weitermachen? Ja, ich denke, das Baguettebrötchen kommt am... Nee, ist kein Baguettebrötchen, es ist ein... wie heißt es? Spitzweck. Ein Spitzweck, ja. Ein Spitzweck. Oder es wird hier verkauft unter dem Namen Toskana-Brötchen. Aber es ist ganz traditionell auch in Norddeutschland, denn diese Brötchenform, allerdings aus dunklem Mehl gebacken, das ist ja jetzt wieder ein Weizen-Ding und ich glaube, es ist sogar Ciabatta-mäßig ohne Salz. Ach, jetzt habe ich gerade die Salzbutter drauf gemacht, dann kann ich es nicht mehr schmecken. Doch, da ist Salz drin. Da ist Salz drin, ja. Also dann passt Toskana-Brötchen nicht, weil das Toskana-Brötchen eigentlich wie die Ciabatta ohne Salz gemacht wird. Und da ist Salz drin. Gut. Ist halt, ist halt so ein Brötchen mit zwei Spitzen links und rechts? Zwei Spitzen. Und diese Form zumindest ist schon ganz alt, aber dann eben aus Sorgen. Da gibt es nämlich einen Fund, der ist jetzt ganz unten in unserer Linkliste, müssen wir noch umordnen. Wenn du mal ganz weiter runter guckst, dann müsstest du irgendwo finden den Spitzweg von Ovelgönne. Das ist der Spitzweg von Ovelgönne. Okay. Bekanntes Fundstück aus der Bronzezeit, also vorrömische Bronzezeit, 800 bis 500 vor Christus. Da hat man tatsächlich so eine Spitze von so einem Brötchen gefunden. Und zwar in Ovelgönne. Ovelgönne ist ein Ortsteil von Buxtehude, also in Norddeutschland. Und da hat man bei Räumarbeiten halt einen archäologischen Fund gemacht und da war halt dieses Stück Brötchen dabei. Okay. Also tatsächlich praktisch schon prähistorische Archäologie, könnte man sagen, fast. Also vorrömisch, Bronzezeit. Und da gibt es eben schon das Spitzweg. Also dieses, was hier unter Toskana-Brötchen verkauft wird. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also man weiß auch nicht genau, was das da zu suchen hatte, ob das irgendwie eine Grabbeigabe war, irgendwie aus rituellen Gründen oder so. Ja, aber jedenfalls so altes Brot zu finden, und da sieht man eben, du willst ja nachher noch davon sprechen, dass das Bäckereigewerbe so ein altes Gewerbe in Deutschland ist, aber ich meine, 800 vor Christus, das ist nochmal so richtig alt. Ja. Wir werden das noch öfter hören, auch beim Brot, beim Gewürzbrot, wenn wir auch noch drüber sprechen, da gibt es auch Hinweise aus der Antike, dass es das auch schon gab dort. Eben wie gesagt, so ein alter Brötchenfund ist es wahrscheinlich überhaupt das älteste Brötchen, was es noch gibt. Und ich fand das ganz kurios. Hat ein bisschen gebraucht. Ich wusste, dass es das gab. Ich hatte ja mal einen Podcast auch gemacht über prähistorische Archäologie und ich glaube, da hatte ich das schon irgendwie gefunden, aber ich wusste nicht mehr genau, wie es hieß. Ich hatte etwas Probleme, das aus der Wikipedia wieder auszugraben. Aber bei der Wikipedia geht ja nichts verloren. Genau. Und ich finde das schon sehr, sehr kurios. Also wenn man über Brötchen spricht, muss man eigentlich mit dem ältesten noch existierenden Brötchen anfangen. Das muss aber jetzt so hammerhart sein, dass man es nicht mehr gut essen kann. Es ist übrigens, wie gesagt, Roggen wohl. Und man hat da auch noch irgendwie Überbleibsel von den Mühlsteinen drin gefunden und so. Also ja, war halt früher alles nicht so einfach. Und, ja, aber wie gesagt, so alt ist das Bäckereigewerbe schon in Deutschland. Ja. Ja, was habe ich dann noch da von der? Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Brötchen durch und dann zum Verwandten. Ja. Dann erst zum dem Rund mit dem Loch. Ja. So, jetzt haben wir als nächstes. Oh, muss man, achso, das sind zwei verschiedene. Okay, dann muss man die Hälfte abgeben. Also das ist einfach ein Weizenbrötchen. Ja. Das sind immer verschiedene. Ich habe es einmal hell und dunkel. Achso, die sind sogenannten Steinofenbrötchen. Ja. Ja. So heißen die bei denen. Die werden halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Öko-Variante von M&M, was ja kein Öko-Laden ist. Die machen dunkle und helle aus dunklem Mehl, aus hellem Mehl. Also Weizen und Roggenmisch ist das, glaube ich. Also es ist nicht rein Roggen. Und ja, die sind halt ein bisschen rustikaler. Und sind halt nicht so wie dieses, das ist ja die Labber-Variante. Ja. Und das kostet auch schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das kostet 40 Cent oder so. Aber auch noch günstiger als das billige, das einfachste von Biobäcker. Also ich teile das mal durch. Was mich ja wundert, manche Aufbäcker machen ja, färben ja nur die Brötchen. Gell? Da ist ja wirklich gar kein Roggen drin. Sondern da kommt Lebensmittelfarbe mit rein. Dann wirken die halt dunkler. Sind sie aber nicht. Aber da das jetzt die Hochpreisvariante ist, dürfte da auch ein bisschen Roggenanteil drin sein. Wir können es ja versuchen rauszuschmecken. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das auch sehr lecker. Auch innen drin. Der Teig ist noch so ein bisschen fluffig, aber dann noch feucht. Also nicht ganz so trocken. Die Kruste ist durchgehend sehr, sehr knackig. Schön ausgebacken. Diese leichte Mehlbestäubung, was hier drauf ist. Ja. Also kann man essen. Also dafür, dass es auch so billig ist. Ich habe den Preis jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es waren so 40 Cent oder so. Das schmeckt wirklich gut. Also Man merkt auch so von der, es ist halt etwas rustikaler von der Form her. Mhm. Also ich würde eher sagen, eher ursprünglicher von der Backform her. Also sie behaupten, das wird im Steinofen gebacken. Mhm. Also nicht in der Filiale, mhm. sondern in der Zentrale, wo immer die ist. Ja. Und die haben angeblich einen Steinofen. Na gut. Und man merkt auch, die Kruste ist etwas dicker als bei der einfachen Strippe. Ja. Dadurch hast du einfach mehr. Ja, es ist auch mehr Brötchen im Mund. Also, das hält vielleicht auch einen Tag, während dieses Labrig-Brötchen, das ist natürlich dann am Ende des Tages nicht mehr genießbar oder am nächsten Tag. Du könntest mir vielleicht mal den Bottich mit der Butter nochmal rübergeben. Ach, ich mache mir einfach mal was auf den Teller drauf von der Butter. Aber ich finde, man kann es auch gut mit dem, komm her, mit dem Öl essen. Also wir haben ja hier Olivenöl und Kernöl, also Kürbiskernöl. Ich finde, das Kürbiskernöl hat einen tollen Geschmack. Also wir machen ja auch nochmal einen Genusskasten bei Öl. Ja, ja. Mhm. Aber das Brötchen finde ich Besato sehr gut. Mhm. Das schmeckt richtig gut. Ja, lass das im Vergleich mal, ist es nicht ganz auf für den Vergleich mit den teureren Bäckern? Mhm. Kann man vielleicht nochmal vergleichen. Mhm. Im direkten Vergleich hiermit? Mhm. Naja, wir haben ja von den teureren Bäckern auch noch entsprechend. Ich habe also auch nochmal beim teuren Bäcker die teure Variante genommen. Mhm. Also Roggen. Sogenanntes, also das ist ein typisches. Also im Rheinland würde man sagen Röggelchen, habe ich auch verlinkt, wobei das Röggelchen ein Doppelbrötchen ist. Mhm. Aber das ist auch ein kleines. Also das ist halt ein Röggelchen, nur dass es nicht so aussieht, als hätten da zwei zusammengehangen beim Backen. Dann habe ich ein Dinkel. Mhm. Brötchen mit so Vollkorn obendrauf. Dann ist das ist nochmal eine Schrippe. Und dann habe ich dieses, das ist auch wie die Schrippe, nur obendrauf mit Kümmel. Und Salz, oder? Und Salz, Kümmel und Salz. Und dann habe ich noch das richtig hochpreisige, diese schwere, das nannte sich Franzl. Nee, Moment, das ist das Franzl. Das ist Franzl. Und das ist hier der Knispelbatzen mit dem Dinkel. Das ist also das Dinkelbrötchen, das ist sehr teuer. 1,09 Euro. Wow. Und der Franzl. Der Franzl ist halt hier dieses mit Körnern, wo irgendwie auch ein Missverständnis war. Also es ist kein Franzbrötchen, das haben wir auch verlinkt. Also nichts Süßes, sondern das heißt einfach nur so. Mhm. Ja, also das hätten wir dann noch zur Auswahl. Sehr schön. Und das ist das Röckelchen. Also Kölsches. Kommen wir aber, ja, nee, kommen wir nicht drauf. Also wir müssen jetzt drüber sprechen, über das Röckelchen. Du hast ein bisschen die Agenda gemacht. Das heißt, ja, also du musst das Röggelchen von unten nach oben holen. Das steht weiter unten in der Liste. Also das Röggelchen ist halt eine kölsche Spezialität. Das ist so ein kleines Doppelbrötchen. Und hier gibt es das halt nur einzeln. Und das ist halt ein Roggenmischbrot, aber mit hohem Roggenanteil. Ich glaube, das ist sogar, weiß ich gar nicht genau, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also es ist, glaube ich, 90% Roggen oder so. Also ein bisschen Weizen ist damit dabei. Und das ist, in Köln isst man das oft mit einer Scheibe Käse drauf. Dann ist es ein sogenannter halfer Hahn. Ja, also ein halbes Röckelchen, also eins mit Käse. Also natürlich durchgeschnitten in der Mitte und dann jeweils die eine Hälfte mit Käse ist dann der halfe Hahn. Halfe mit L? Mit L und F? L, aber das L ist ja so dunkel. Halfe, halfe, Hahn. Und V geschrieben. Halfe, Hahn, der halbe Hahn. Mhm. Also auf Kölsch der halfe Hahn. Und das ist aber natürlich kein halber Hahn, sondern halt ein Brötchen mit Käse oben drauf. Mhm. Ja, Butter kommt, glaube ich, auch drauf. Bin ich mir nicht sicher. Steht aber auch alles in der Wikipedia, glaube ich. Also unter Röggelchen haben wir ja verlinkt. Und wie gesagt, das ist jetzt die Berliner Variante. Ich teile es mal durch. Dann kannst du dazu mal, also Roggenmischbrot, wie gesagt. Also da ist noch. Mindestens 50% sagen sie, muss Roggen drin sein. Ah ja, okay. Aber hier ist mehr drin. Ja, man sieht es auch viel, viel dunkler. Auch da obendrauf bestäubt mit Mehl. Mhm. Auch sehr, sehr gleichmäßig ausgebacken. Das heißt, die Farbgebung der, also die Bräune des Brötchens ist doch sehr gleichmäßig. Man merkt innen drin, durch diesen Roggenanteil ist die innere Füllung sehr bröckelig. Mhm. Ja. Ja, und auch bedeutend, man hat einfach durch diesen Roggenanteil einfach das Gefühl, mehr im Mund zu haben. Mhm. Das ist so richtig. Ja. Mhm. Also auch ein 80 Cent. Auch ein Brötchen, wo ich sagen würde, mit was Herzhaften. Also da jetzt Marmelade drauf zu machen, ist, glaube ich, das Brötchen zu dominant dafür. Könnte sein, ja. Da ist, passt irgendwie, wie du schon sagtest, vielleicht ein Käse. Hm. Oder ich kann mir gut vorstellen, mit Leberwurst. Mhm. Einen kräftigen Schinken. Mhm. Und wenn du dabei bist, ist auch richtig, da ist richtig was zu tun. Ja, mhm. Da ist was zu tun. Also mich überzeugt es jetzt nicht so. Aber es schmeckt ziemlich typisch. Also das mhm. ist halt auch, wie das in Köln schmeckt. Da ist auch, man merkt, dass das Mehl, was hier verarbeitet wurde, etwas gröber ist. Ja, sehr gut. Also das Roggenmehl ist nicht ganz so fein gemahlen. Mhm. Mhm, man merkt dann auch die Roggenstückchen noch zwischendrin, ja. Also, ja, man merkt es. Mhm. Ja. Also es ist eher so ein kräftiges Brötchen, kraftvolles ja. Brötchen für deftige genau. Küche. Ja. Oder deftige Brotzeit. Ja, das ist auf jeden Fall für deftige Brotzeit gedacht. Ja. Da würde jetzt gut was anderes dazu passen, von einer anderen Bäckerei, mhm. nämlich von Soluna. Wir können es ja mal, wir müssen ja nicht die Bäckereien systematisch durchgehen. Aber es würde einfach jetzt super gut passen, mhm. von Soluna das Finchgauer. Wo ist das denn? Ist das das hier? Moment. Soluna? Ja, da ist es drin. Okay. Jetzt mal raus. Ja. Das Finchgauer. Ist das hier? Ja, das ist das Finchgauer. Ich mache auch mal hier, teilen wir wieder. Oh, das ist aber richtig fest. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein ganz festes Brötchen. Mhm. Es kommt also aus Südtirol. Finchgau ist in Südtirol. Jetzt V-I-N-S-C-H und Gau geschrieben. Früher V-I-N-T-S-C-H Gau mhm. geschrieben. Das T ist allerdings nur ein stummes. Nee, das T kommt daher, dass N und Sch aufeinander treffen. Das okay. ist, um das Sprechen zu erleichtern. Also man schreibt es ohne das T, aber man sagt trotzdem Finchgau. Also ich, in meinem Deutsch kann ich Finchgau kaum sprechen. Also Finchgau. Also wenn N und Sch aufeinandertreffen, muss man da irgendwie ein T dazwischen sprechen. Italienisch Val Venosta und auf Ladinisch Nost. Nost, das ist da die Regionalsprache. Das kommt von dem Stamm der Venostes. Also ein germanischer Stamm, der Akzent wird nach vorne geschoben, dann kommt da, das O fällt das O aus, dann haben wir das, haben wir da irgendwie wünscht, also wünscht, und dann ist aber irgendwie durch das I am Ende, was da noch im Germanischen, im Althochdeutschen zugrunde liegt, wird es als finscht, also finsch. Daher kommt das eben, die Bezeichnung. Und dieses liegt halt in Südtirol. Und da muss man halt Brot backen. Da kommen wir dann auch sowieso nochmal drauf, das Brot backen. Also im ländlichen Raum wird da ja nicht jeden Tag gebacken, sondern da gibt es halt im Dorf einen Ofen und da wird halt einmal die Woche gebacken und das muss halt halten. Und insbesondere diese kleinen Brötchen wurden gebacken, wenn Leute zu Fuß gehen mussten über längere Zeit als Proviant. Mhm. Und die sollen halt besonders lange frisch halten. Das heißt, man nimmt Roggenmehl und dann mischt man da eben auch noch Gewürze dran. Müsste man auch schmecken. Ich glaube, hier ist auch Kümmel dran, kann das sein? Hm. Nee, glaube ich nicht. Das ist ganz bestimmtes Gewürz. Das merkt man, das ist genau das. Und zwar, es ist auch in Lebkuchen drin, dieses Gewürz. Ja, könnte Anis mit drin sein. Anis ist wahrscheinlich mit drin. Man nennt diese Mischung, das habe ich auch, müsste auch in den Shownotes schon drinstehen, Brotklee. Das ist die Mischung von verschiedenen Sachen, da ist Anis dabei, möglicherweise Kümmel, aber Kümmel ist eher, wenn man das so nachmacht, also ist kein echtes Finchgauer ist, sondern im Original Finchgauer muss sogenannter Schapziger Klee drin sein. Schapziger Klee Das ist eine bestimmte Kleeart, die dort unten wächst. Und dieser schabziger Klee, der sorgt eben dafür, dass es auch lange haltbar ist. Und auch durch diese Gewürze, die da drin sind, soll es auch länger mürbe werden, obwohl es auch eine Variante gibt, die schon, also sogenannte Schüttelmrot, die schon getrocknet ist oder angetrocknet ist, damit es sich noch besser hält. Also dieses Kraut, der schabziger Klee, ist also besonders, dafür nennt sich auch Ziegerklee oder Ziegerkraut, Steinklee, Brotklee, auch als Synonym für schabziger Klee, obwohl Brotklee eigentlich so ein Oberbegriff ist für alles, was man da so reintut, für die ganze Mischung. Und das sogenannte Finchgauer Fladenbrot ist eigentlich so ein Fladen, nur dieses hat eher die Form einer dunklen Schrippe, aber sollte eigentlich eher ein Fladen sein und das ist eben sehr lange haltbar. Also auch außen ist es sehr stark bemehlt, auf allen Seiten. Die Kruste ist sehr unregelmäßig. Die Kruste ist auch sehr dick. Ja. Dadurch hält es, glaube ich, auch die Feuchtigkeit besser innen drin. Dadurch trocknet es nicht so schnell aus. Genau. Und wie gesagt, man merkt halt auf jeden Fall die Kräutermischung oder Gewürzmischung, die drin ist. Die riecht man sehr doll. Ja. Und innen drin, der Teig ist sehr fest. Also der ist kaum fluffig, der ist schon fast bröselig. Also eher eines Brotteiges ähnelt als eines Brötchenteiges. Also den Rest, den wir gehabt haben, war bedeutend fluffiger als dieser hier. Ja, aber ich finde es sehr lecker. Ich mag auch diese Kräuter. Ich könnte noch mal, ich habe auch Brotklee verlinkt, also neben dem Schabziger Klee, den man hier auch nicht so gut bekommen kann, tut man da noch andere Sachen rein. Brotklee, wir müssen das auch nach oben stellen hinterher. Das können wir aber immer noch machen. Brotklee von Kräutern, das ist eine Mischung von Kräutern. Ehren, Kräuter, Grasbestandteile, teilweise auch Sägemehl. Sägemehl? Ja. Naja, wird halt so gemacht. Ja, also diese Klee, Boxhornklee, Schabziger Klee, also Gewürzmischungen, zum Teil auch Curry. Achso, das gibt unterschiedliche Gewürzmischungen. Das Dönerbrot, dem mischt man das auch bei. Mischt man auch irgendwas bei, dem Dönerbrötchen. Da vielleicht eher Curry. Aber das schmeckt jetzt nicht so nach Curry. Aber wie gesagt, das sind halt diese ganz typischen Südtiroler Brote. Normalerweise so Fladen, also nicht so. Und das kommt jetzt von der von Soluna. Soluna, die backen selbst. Da steht auch ein großer Brotofen. Also die backen direkt vor Ort in der Bäckerei, wo man auch sitzen kann vor dem Ofen. Ist dann auch schön warm. Und da kann man auch direkt Sachen verzehren. Die haben auch so ein paar Käse da stehen und Butter und so. Und dann kann man sich eben auch was belegen lassen und direkt dort essen. Und das ist wirklich eine tolle Bäckerei. Auch. Wie gesagt, das ist die uns Huckel immer wieder empfohlen hat. Mhm. Und das ist halt in Kreuzberg, Gneisener Straße 58. Und wirklich eine ganz tolle Bäckerei. Also die machen wenig Brötchen, deshalb konnte ich da keine Schrippe mitbringen, die hatten keine. Die hatten nur das Finchgauer und eine schäbische Seele, die dann noch drin ist. Da kommen wir dann noch drauf, weil wir mit den Brötchen durch sind. Und das ist halt wirklich so ein, ja, also das ist wirklich alles ganz frisch und richtig, also was heißt frisch? Diese Brote halten natürlich dann noch lange, wahrscheinlich verkaufen sie die 2 Tage, bis sie weg sind, und dann wieder neu gebacken. Aber jedenfalls sehr zu empfehlen. Nicht ganz billig. Ich meine, die kostet hier sogar dieses Ding, weiß ich nicht mehr genau, könnte aber ein Euro oder was gekostet haben. Mhm. Also, ja. Aber ich glaube, es ist auch sehr mächtig. Also gegenüber jetzt der Schrippe des Discounters. Gut, jetzt natürlich zu rechnen, muss ich von dem Discounter 10 Brötchen essen, um das gleiche Sättigungsgefühl zu kriegen wie von dem hier. Ja, ja. Ich sage nein, aber ja. Man merkt, dass dieses Brötchen auf jeden Fall länger haltbar ist. Ja. Jetzt nehme ich mal ein bisschen was davon mit dem, wie heißt es, mit dem Kürbiskernöl. Kürbiskernöl, weil das ist ja eine steirische Spezialität, das Kürbiskernöl. Und ich glaube, das Finchgau ist ja nicht so weit weg von der Steiermark. Also es könnte zusammenpassen. Gut. Ausdruckssache. Hast du jetzt ein großes Stück in den Mund geschoben, man sieht's, ja. Ja. Vielleicht müssen wir mal ganz generell mal sagen, mit den Aufbäckern und Bäckern, das ist das Soluna, ist es auch ein Backbetrieb der deutschen Bäckerei Innung? Ja. Aber also auch so ein Innungsschild da irgendwie davor hängen? Meine, ich bin nicht sicher, aber ich glaube schon. Also ich habe mir jetzt nicht so genau geguckt, wenn du es mir gesagt hättest, hätte ich darauf geachtet. Von daher kann ich nicht wirklich sagen, ob es stimmt. Aber ja, also es ist schon, also jedenfalls haben sie da einen großen Ofen und da sind auch Leute zugange gewesen in der Bäckerei und der Verkäufer war so ein typischer Berliner eigentlich. Mediterrane Wurzeln, aber Ring durch die Nase und halt ein bisschen alternativ. Also ja doch, also man fühlte sich da irgendwie gleich zu Hause. Kreuzberg halt. Ja, Kreuzberg halt. Also ganz typisch, würde ich sagen. Man muss ja bei diesen Aufbackbrötchen ist es ja mittlerweile der, auch diese Rohlinge. Werden ja teilweise gar nicht mehr in Deutschland hergestellt. Ja. Sondern es ist mittlerweile so günstig, die in Fernost produzieren zu lassen. Gerade in China und Co., dass sich das lohnt, die dort produzieren zu lassen, die Schock zu frosten. Die dann in einen Container reinzustecken und dann mit dem Schiff 6 Wochen lang ans europäische Festland zu fahren und die hier wieder zu entladen. Dann bleiben die dann noch also gefrostet nach wie vor und dann werden die hier als Rohlinge weiterverkauft und kommen dann in diese typischen Aufbäckereien und die machen halt dann daraus ihre frischen Backwaren, die sie halt dann original und frisch aufbacken, dass halt die Kunden zu ihrer Tages- und Nachtzeit wirklich frische bzw. warme Brötchen bekommen. Ja. Weil das ist ja das, was wir so als frisches Brötchen ja deklarieren. Also entweder ist es halt extrem warm noch, gell? Also man merkt halt gerade frisch gebacken. Oder es hat halt diese Konsistenz, ne? Irgendwie außen knackig, innen drin fluffig. Dann deklarieren wir das ja auch als frisches Brötchen. Ja. Ein altes Brötchen ist ja per Definition ja eins, was entweder sehr hart geworden ist. Also dann noch knackiger von außen ist, aber innen drin natürlich auch nicht mehr fluffig, sondern auch sehr, sehr hart. Oder halt total, wie soll ich sagen, wir sagen dazu babbisch. Also ein sehr, fühlt sich halt an wie so ein, naja, wie beschreibe ich denn das am besten? Wie so eine Socke. Es ist halt total latschig. Das ist wie so Kunststoff, denkst du, dass du gerade am Drücken bist. Weißt du, was ich meine? So richtig so gummimäßig dann. Ja. Das ist ja dann. Lätschert. Okay. Ich glaube, das ist österreichisch, aber das wurde bei uns in der Familie gesagt. Aber ich habe ja Vorfahren, die aus Prag unter dem Sudetenland vertrieben worden sind, geflüchtet. Und da sprach man so ein bisschen österreichisch. Und da wurde immer gesagt, lätschert. Ja, also ist, wenn das so weich ist. Genau. Das andere, da habe ich in Franken ein Wort gelernt, wenn es knusprig ist, dann sagen die Rösch. Rösch. Und das gibt es wohl auch auf Österreichisch, da heißt es auch manchmal Resch. Gibt es vielleicht auch bei euch. Ich meine, ihr seid ja auch mitteldeutsch sprechend, also genau wie die Franken. Rösch, knusprig. Sagt ihr nichts? Sagt mir jetzt erstmal nichts. Ne? Okay. Na gut, dann nicht, aber es gibt halt so ein Wort dafür, wenn das knusprig ist. Ja, zu Soluna kann man noch ein bisschen was sagen. Leider haben sie nur eine Facebook-Seite, aber gut. Das ist eigentlich ein Wortspiel aus Sol für Sonne und Luna für Mond. Sie haben allerdings nur ein L in der Mitte, dafür schreiben sie es groß. Okay. Also Sonne, Mond. Und die verkaufen nicht nur in dem Geschäft, sondern auch in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, weil es da auch andere Spezialitäten, Pulled Pork gibt. Da müssen wir halt unbedingt mal hin. Und Markthalle 9 ist halt eine dieser großen alten Berliner Markthallen aus dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise frühes 20. Ich weiß nicht genau, wann sie gebaut worden ist. Also man hat, glaube ich, 14 Markthallen in Berlin gehabt, die dann durchnummeriert worden sind. Und das ist die 9. Viele sind zerstört. Es gibt zwar zum Beispiel die noch am Heinigenplatz, die ist aber nach dem Krieg wieder neu aufgebaut worden. Mhm. Das merkt man auch. Und richtig alt ist nur noch die, und intakt ist nur noch die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Moabit. Mhm. Die Markthalle Moabit, die funktioniert auch noch als Markthalle. Und die Markthalle 9 hatte so ein bisschen Niedergang. Da kam dann irgendwie so ein Discounter rein und so. Und dann sollte sie abgerissen werden. Da hat es halt eine Initiative gegeben von Leuten, die dort wohnten oder wohnen. Auch irgendwie aus dem Umfeld bestimmter Parteien. Und da hat sich halt diese Initiative gegründet, die die Markthalle erhalten wollen. Und dann haben einige von denen wiederum eine GmbH gegründet und es tatsächlich geschafft, diese Markthalle zu erhalten, wo jetzt auch Veranstaltungen sind. Ich war da selbst mal bei einer Podiumsdiskussion da vom Einstein-Forum. Fand dann in der Markthalle statt, abends, wenn die Geschäfte halt zu haben. Aber tagsüber ist da halt viel los mit Geschäften und so und alles eben so kleine Sachen und spezielle Sachen. Und da hat eben auch Soluna einen Laden. Ein Stand, ja. Während dieser die Bäckerei ja eigentlich vor allen Dingen eine Bäckerei ist, wo man auch sitzen kann und natürlich auch was kaufen kann. Mhm. Also kann man alles empfehlen. Das sind auch so ganz besondere Orte. Ich denke, Soluna ist auch echt ein Geheimtipp. Also das Brot. Ich habe von denen auch Brot mitgebracht, weil sie eben so wenig anderes haben. Also nicht also nicht so viel Brötchen. Da kannst du hier mal eine Scheibe nehmen. Ja. Das ist auch ganz speziell. Das ist Olive Tomate. Mhm. Auch ganz alte Tradition. Das passt jetzt auch ganz gut, denn wir hatten ja gerade das Finchgau, was Gewürze enthält. Ja. Das Brot Gewürze enthält, damit es haltbar gemacht werden kann, vor allen Dingen Anis. Heute nehmen wir auch auf Kümmel, aber Anis ist da sehr traditionell. Das ist schon in der Antike belegt. Also wir wissen, dass im alten Griechenland Anis ins Brot getan wurde. Hat den Vorteil, dass es länger haltbar ist, dass es gut schmeckt, dass man vielleicht auch nicht so gut draus schmeckt, wenn es schon ein bisschen verkommen ist. Es ist für die Verdauung. Ja. Es hält Schädlinge ab. Mhm. Also offenbar das ganze Ungeziefer will das nicht mit dem Anis. Mhm. Und was auch seit der Antike bekannt ist, dass man andere Sachen ins Brot tut, zum Beispiel Tomaten und Oliven. Und dieses ist jetzt ein Tomaten-Olivenbrot, also auch nach altem Rezept, auch dort in diesem Riesenofen gemacht und auch mit Gewürzen und Tomate und Oliven. Und das kann man auch so essen, da braucht man gar nichts drauf zu tun. Also ich finde erstmal, man sieht, dass es auch ein Weizenbrot ist. Man merkt halt durch die Tomaten, ist halt doch eine leichte rötliche Färbung drin. Mhm. Und die Kruste ist entsprechend sehr dünn, nicht ganz so fest, also eher auch weich. Auf der Oberseite befinden sich Kräuter. Mhm. Das ist allerdings Oregano. Mhm. Also kein typisches Brotgewürz, also kein Brotli, sondern Oregano. Ah, das muss ich dann auch nach oben verschieben. Oregano ist ja auch ein schönes Gewürz, was Deutsche meistens falsch aussprechen. Wir sagen im Deutschen immer Oregano. Oder Oregano. Oregano. Viele. Oder Origano, weil es auf Lateinisch tatsächlich Oregano heißt. Das ist eigentlich ein griechisches Wort. Origanos. Und dann latinisiert worden, also als Oregano. Und viele sagen Oregano. Aber die richtige deutsche Bezeichnung ist auch vorne betont, Oregano. Mhm. Während es Italienisch tatsächlich auch Oregano heißt. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Schon öfter beobachtet, dass bei deutschen Fremdwörtern, die aus dem Italienischen kommen, es kommt offenbar aus dem Italienischen, dann aber nicht die toskanische Lautung genommen worden ist, sondern die eher römische. Mhm. Man weiß nicht, ob es römisch ist, auf jeden Fall eine dialektale Form und nicht die hochitalienische Form. So ähnlich ja auch beim Rucola. Mhm. Da ist allerdings, das ist, glaube ich, eine norditalienische Dialektform, denn die mittelitalienisch und offizielle Bezeichnung auf Italienisch, also im Toskanischen oder Standarditalienisch, ist eigentlich Rughetta. Mhm. Aber hier kennt man das nicht als Rughetta, sondern als Rucola. Mhm. Rauke natürlich. Man sieht, Rauke ist damit etymologisch verwandt. Ganz deutlich zu erkennen. Also ursprünglich mal Ruke, dann im Deutschen mit dem Diphthong. Und Ruka ist natürlich genau dann Rugetta, Rugetta auf Italienisch geworden mit Diminutiv. Und Rucola ist ein anderer Diminutiv, aber dialektal. Also die dialektale Bezeichnung ist dann zu der typisch deutschen Bezeichnung geworden. Und so ist auch bei Oregano. Das ist nicht die Standardform. Die Standardform wäre Oregano. Ja, auf jeden Fall auf der zweiten Silbe betont. Das ist wichtig. Ja. Ich habe jetzt noch weiter hier in dem Brotkern Ich wollte nur, dass so ein bisschen überbrückt wird, ja, wer du isst, dass ich das erzähle. Deshalb habe ich so viel Zeug erzählt. Das ist doch gut so. Unwichtiges Wissen. Ich habe jetzt noch in diesem Brotkern ein bisschen rumgepickt mal. Und habe jetzt mal mir auch mal eine einzelne Tomate mal rausgepickt, so ein Tomatenstückchen und ein Olivenstückchen. Und merkt die getrockneten Tomaten, die sie verbaut haben. Mit den Tomaten, ja. Sehr intensiv und genauso die Oliven, also scheinbar eine gute Qualität auch genommen von den Zutaten. Das dafür steht Soluna für eine gute Qualität. Du kannst natürlich keine frischen Tomaten nehmen, weil sonst wirst du zu viel Feuchtigkeit, drin haben und kannst das Brot niemals ausbacken. Ja. Und hättest dann innen drin so einen Teigklumpen, der nicht fest und nicht flüssig wäre. Eher so ein Kleisterzustand hätte. Sehr mediterran. Also das ist halt so für Sommer super. Ich finde es mit Olive ist es, schmeckt es, also Olivenöl, was wir hier haben, sehr gut. Ich finde es mit der gesalzenen Butter sehr, sehr gut. Die steht bei mir, aber ich habe sie nicht genommen. Das ist also wirklich. Weißt du was, ich mache mir davon jetzt mal ein Stückchen ab von der salzigen Butter, dann brauchen wir das nicht immer. Ich habe es ja auch so gemacht. Ja, ich lerne von dir. Ja, von Heckpiet lernen heißt Siegen lernen. Genau, bitte. Danke, danke, ich bin noch versorgt. Also man merkt jetzt auch, dass es schon ein paar Stunden alt ist, aber es ist nicht wie anderes Weißbrot, dass es dann relativ knallig so latschig wird. Sondern lässt sich noch hervorragend essen. Das riecht auch total klasse. Also riecht sehr gut, ja. Ist rundum gelungen ein sehr, sehr leckeres Brot. Ja. Davon mehr. Warum machen die es eigentlich in Brotform? Das wäre ja eigentlich so typisch, eigentlich so eine Kombination, was man daraus einen Ciabatta macht. Oder ein genau, mehr als Salz dran. Ciabatta ist ja ohne Salz. Ja. Ich weiß es nicht, vermutlich mit diesem großen Ofen, den nehmen wir als Episodenbild, dann können sich die Leute noch anschauen, ist es offenbar günstiger, Brote zu machen als Brötchen. Naja, Brötchen ist auch, also so im Ofen. Ein Brötchen hast du besser auf so einem Blech und nicht in so einem Ofen drin. Du musst die ja da alle einzeln rausfummeln und so. Oh, nee. Ja, das kann natürlich gut möglich sein. Hast du geguckt, ist das ein Steinofen richtiger? Ein Steinofen. Wie ist der befeuert? Auch wirklich mit Stein, also mit Holz? Holz. Also noch so ein Ding, was noch Bestandsschutz hat, weil die darfst du ja heutzutage gar nicht mehr machen? Ja, ja. Das hat Bestandsschutz. Das ist eine alte Bäckerei. Achso, war auch mal eine alte. Okay. Also so sieht's aus. Also das kannst du auf dem Foto ja sehen. Also ein alter Brotofen. Und der wird nach alter Tradition da gemacht. Und ich glaube, das Ding steht da original drin. Sowas baust du dir nicht ein. Nee. Das ist viel zu groß und unheimlich. Das sieht man nicht so gut aus dem Foto. Also im Hintergrund ist ja eine Person. Also das sind alles auch diese Schieber. Sind ja überdimensional groß. An der Person, die dahinter steht, kann man so ein bisschen erkennen, wie die Dimensionen sind. Das ist ein riesiger Ofen. Und da jetzt kleine Brötchen drin backen, das ist einfach nicht... Da musst du irgendwie doch noch ein Blech reinschieben, damit du die Brötchen wieder rausbekommst. Da fällt mir gerade wieder ein, was du gerade gesagt hast, da kleine Brötchen backen. Das ist ja auch ein Sprichwort, was man so an den Tag legt. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass die Bäcker beim kleinen Brötchenbacken natürlich profitieren. Weiß ich nicht genau, wie das mit der Redensart ist. Also kleine Brötchenbacken ist ja, wenn man nichts Tolles zustande bringt. Weil du gerade sagst, kleine Brötchen backen, es gab ja mal eine Zeit, da wurden ja Bäcker dafür bestraft, wenn sie kleine Brötchen haben. Das nennt sich dann Bäckerschupfen. Ja. Genau, dann hat man halt damals, ich weiß nicht, was für eine Jahreszeit es war, keine Ahnung, wurde auf jeden Fall dann so der das gemacht hat, also der Bäcker, der die Leute da beschissen hatte im Mittelalter, wurde dann also entweder zu kleine Brötchen gebacken oder in minderer Qualität. Ein Sägemehl drin, ja. Ja. hat dann, das Sägemehl war billig. Das stimmt. Oder Stroh teilweise auch, gehackseltes Stroh, mhm. Was dann praktisch nach der, aus den Ställen nochmal getrocknet wurde, weil es mhm. ja dreckig und noch feucht war. Mhm. Und dementsprechend haben die das dann getrocknet und dann nochmal gehäckselt oder nochmal mhm. gemahlen und das dann mit untergemischt. Mhm. Und dann so ein Bäckerschupfen war dann meistens halt irgendwo in der Öffentlichkeit, kam er in so eine Art Holzkäfig rein mhm. und wurde dann unter Wasser getunkt. Mhm. Mit dem ganzen Samt Holzkäfig, also konnte mhm. sich dann ja aus sich befreien. Und halt als Strafe. Mhm. Genau. Das ist so, gibt es halt eine Vorrichtung, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, wenn wir mal über Bier sprechen, wenn wir aber auch über das Reinheitsgebot sprechen, mhm. die Nürnberger behaupten ja, sie haben, hätten das erfunden, mhm. obwohl es zwei Dokumente in Bayern gibt. Das eine kommt aus Nürnberg, das andere kommt von irgendeinem Regenten. Mhm. Es gibt zwei Urdokumente des Reinheitsgebots und die Nürnberger waren vielleicht nicht die ersten, aber sie behaupten das. Und offensichtlich müssen die Nürnberger Handwerker doch alle sehr profitorientiert gewesen sein. Mhm. Das heißt, die Brötchen wurden immer kleiner, die Würstchen wurden immer kleiner, das sind ja die Nürnberger Würstchen auch ja, so klein. Genau. Und dann haben sie da eben halt einmal festgesetzt, was ins Bier darf und was nicht. Mhm. Das ist ja das Reinheitsgebot. Aber sie haben dann auch die Mindestgröße für Würstchen festgesetzt. Und ich meine, dass sie auch andere Mindestgrößen festgesetzt haben. Also mhm. da habe ich auch für Gebäck. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe ja mal so eine Führung da in Nürnberg mitgemacht von Geschichte für alle. Das ist so ein Geschichtsverein, dem ich auch angehöre, die hier verbandelt sind mit Stadtreisen in Berlin oder auch in anderen Städten. Die machen so alternative Stadtführungen. Die machen halt einen auch über Ernährung in der Stadt im Mittelalter. Und wo sie dann alles erklären. Unter anderem eben auch erklären, dass es diese ganzen vielen Vorschriften gab, mhm. die dann auch da zitiert wurden. Wie groß die Mindestgröße von Lebkuchen sein muss, wie groß die Mindestgröße von also Backwaren und Würstchen und so weiter. Weil offensichtlich alle versucht haben, da noch mehr Profit rauszuschlagen, indem man die Sachen immer kleiner macht. Ja. Also die eine Sache ist ja Preis erhöhen, die andere Sache ist Menge erniedrigen oder am besten beides. Dann profitiert man doppelt. Ist nicht verwirrend, aber wir hatten zwischendrin wieder ein kurzes Rauschen, habe ich gehört. Oh. Aber es ist wieder weg. Mhm. Also irgendwas ist da noch aktiv, was dann nochmal. Der Sache müssen wir nachgehen. Mhm. Naja, gut, aber jetzt machen wir mal weiter. Genau. Wie geht's denn weiter im Text? Ja. Genau. Wir hatten jetzt noch über die Strafe gesprochen, über die Brötchen wurden immer kleiner und dementsprechend mhm. immer teurer Gewinnmaximierung. Mhm. Was natürlich jetzt auch dieser Laden einfach durch Qualität macht. Ich habe mal geguckt, so die Bewertungen aus diesem, von diesem, aus dem Soluna sind durchweg auf diesen Internetplattformen sehr, sehr positiv. Mhm. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, wie gesagt, Schrippe konnte ich nicht aber mitbringen. Ist interessant, die haben Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Mhm. Also so sehr Bäcker-untypisch. Man verbringt ja, untypisch. Mit diesem Backhandwerk irgendwie, dass der Bäcker morgens gefühlt um 4 Uhr da seine Arbeit verrichtet oder bis 4 mhm. Uhr und dann irgendwie um 6 Uhr anfängt zu verkaufen. Ja. Der nimmt sozusagen das ganze Frühgeschäft gar nicht mit. Also die mhm. ganzen ja, ja. typischerweise morgens vom Bäcker ranfahren, um sich halt so ein belegtes Brötchen zu holen. Ja, oder? Das ist halt doch ein bisschen alternativ. Und ich denke, dass sie am nächsten Tag auch noch ihre Brote verkaufen. Und es wurde auch, als ich da war, wurde ja im Hintergrund auch gebacken. Das habe ich ja die eine Person da mit mhm. auf dem Ding. Die bereiteten halt offensichtlich den Teig vor, der dann später in den Ofen geschoben wurde. Der Ofen war, glaube ich, gerade nicht, also ob der wirklich ganz aus war, das glaube ich nicht. Ich fand es sehr warm in dem Laden. Mhm. Also wahrscheinlich strahlt der Ofen noch Wärme ab. Mhm. Aber ist ja jetzt eh Sommer. Wir haben auch große Scheiben, da kann auch die Sonne drauf geschienen haben. Aber sie waren gerade dabei, Teig vorzubereiten, hinter dem Ofen. Das bedeutet, die backen auch, ja, auch mehrfach am Tag. Ja, also wow. ja. zumindest, weiß nicht, ob sie es abends dann machen. Mhm. Keine Ahnung. Hätte man natürlich fragen können. Ja. Aber waren vor mir halt so zwei englisch sprechende Frauen, die sich auch sehr hip vorkamen. Das muss man ja auch sehen. Ich habe ja auch ganz unterschiedliche Klientel beobachtet. Also bei dem M&M halt so die Leute, die halt gerade von der Arbeit kommen und sich da noch irgendwie ein Brötchen mitnehmen oder so. Oder eine alte Frau, die ja keine Zähne hatte, die nun unbedingt ein Lachsbrötchen haben wollte. Und es gab keine Belegten mehr mit Lachs. Mhm. Aber dann hat sie doch noch irgendwie Lachs hervorgeholt und belegt. Und dann meint sie ja, und dann hätte sie gerne auch noch eins mit Schnitzel belegt. Und dann sagt sie, aber der Schnitzel ist noch aus dem Kühlfach, also aus dem Eisfach. Mhm. Das haben sie jetzt nicht, weil das nachmittags nicht so abverkauft wird. Ja. Also ganz so sehr seltsame Kundschaft eben. Mhm. Also war wirklich eine ganz zahnlose alte Frau, also wahrscheinlich auch eher arm. Mhm. Und bei der Mehlstube, da kann ich gleich noch drauf kommen, oder kann ich ja schon mal erzählen, da waren halt auch so Leute, die wollten jetzt genau wissen, was in dem Milchbrötchen drin ist. Also welche Rosinen, aber ob das Rosinen sind oder Sultanin oder Korinthen oder sonst was, wollten sie genau wissen. Und dann, wie stark das Mehl ist, was da drin ist. Und ob viel Gluten oder wenig Gluten, also ganz so kompliziert. Gut, ist ja auch das Mehlstäbchen. Und bei dem Soluna, da waren zwei englisch sprechende Frauen vor mir. Und die haben den schon sehr genervt da, den Angestellten, weil die ganze Zeit irgendwie was ausgesucht haben. Aber hinterher, also sie haben wirklich, ich musste relativ lange warten, also vielleicht mal, also gefühlt sage ich 10 Minuten, aber es war nicht so lang, vielleicht 5, 6 Minuten, aber länger als das normale Verkaufsgespräch. Über die Sachen, die er da hatte und wie er das belegen kann. Die haben also so eine kleine Theke, wo Sachen sind zum Belegen. Du kannst ja Sandwiches machen lassen. Ja. Ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ja, vor allen Dingen so Käsesorten. Und dann haben die ganze Zeit rumüberlegt, was sie machen und wie sie es belegen, um dann am Ende nichts zu nehmen. Mhm. Dann sind die gegangen. Und haben dann gedacht, ja, nö, dann nicht. Und sind dann gegangen. Mhm. Das ist ja auch sehr... Also ganz komische Leute. Sowas hast du natürlich nur in so Läden, die halt auch die entsprechende Wirkung haben. Ja, klar. Das zieht natürlich auch so Leute an. Ja. Die wollen sich da irgendwie ganz sehr wichtig. Sehr kompliziert sind und eben auch irgendwie dann noch verschiedene Allergene vermeiden wollen und dann nicht das bekommen, was sie wollen. Ja, okay. Das ist natürlich sehr schade, weil ich habe auch hier gerade gelesen in diesem Internet, dass es, wie du schon sagtest, die Backwaren da sehr, sehr beliebt und ausgezeichnet sind, wie wir jetzt auch gerade gemerkt haben. Aber auch, dass die halt belegen und sie haben wohl verschiedene Frischkäse-Sorten, die da wohl alle sehr gut sein sollen. Das sah sehr gut aus. Und wie gesagt, der Verkäufer mit dem Ring in der Nase hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat die wirklich da auch auf Englisch, hat auch einen starken irgendwie mediterranen Akzent in seinem Englisch, also ich würde sagen fast slawisch, aber hat sich sehr bemüht um diese Frauen, die da nichts gekauft haben. Also der war ein bisschen frustriert und da wollte ich jetzt auch nicht wieder anfangen und habe gedacht, ach, jetzt kaufe ich schnell was, damit der wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Also es war schon komisch. Mhm. Ich bin ja, also bin ja ein bisschen verwöhnt, bäckereitechnisch. Ich habe ja erst gemerkt, was es bedeutet, mit schlechten Bäckern um sich herum zu sein, ja, als ich aus meiner gewohnten Heimat in der Pfalz ausgezogen bin. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das habe ich sehe ich ja in Bamberg auch. Ich meine, hier muss man ja wirklich die ganze Stadt fahren zu diesen Bäckern. Wir kommen ja dann noch am andere. Und in Bamberg kann ich zu jedem Bäcker gehen. Es gibt überall Bäcker. Und das sind immer Leute, die halt auch ein oder zwei Geschäfte haben und da selber backen. Also die nicht aufbacken, sondern selber vor Ort backen. Ja. Und das ist ganz toll. Und dann gibt es noch einen Brotladen. Wir machen dann vielleicht nochmal eine Sendung über Brot. Dann gehe ich vorher zu dem Brotladen. Das konnte ich jetzt nicht, weil ich jetzt in Berlin bin. Die verkaufen Brot und die kaufen das ein im Umland. Also das ist quasi eine Art Proxy. Ein Proxy. Ja. Also die kaufen das im Umland ein bei diesen Selbstbäckern in den Dörfern. Ja. Und auch ziemlich billig und verkaufen es dann teuer. Und du kannst sogar scheibenweise kaufen. Echt? Das ist ganz gut. Dann hole ich nämlich Scheiben. Und dann können wir hier die ganzen Brote durchprobieren. Sehr gute Idee, ja. Deshalb sollten wir da noch extra was machen über Brot. Mhm, okay. Auch das gibt's. Aber dieser Brotladen ist vergleichsweise teuer. Also die machen da schon ordentlich Profit. Ja gut, klar. Ja, aber ist ja auch erlaubt. Genau. Also in Bamberg ist man, was Brot angeht, also völlig. Ich habe auch über längere Zeit, als ich neu war in Bamberg, immer in den Berliner Chaos Computer Club Brot mitgebracht, weil es da einen gab, einen Exilfranken Radar, der wollte immer Brot haben von mir. Da habe ich immer Brot mitgebracht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Aber es ist halt in Berlin wirklich zum Teil schwierig. Es ist also, mir fällt es auch auf, für mich ist es immer so ein Stück weit auch schön, wenn ich bei meiner Mutter bin und mich dann wirklich dann samstags morgens aus dem Bett rausquäle, um halt bei diesem besagten Bäcker zu sein, der auch schon in der vierten oder fünften Generation wirklich noch selbst backt. Und dann siehst du auch, wenn du morgens auch ganz früh da bist, was da für Menschenmassen vor diesem Laden stehen. Und das ist ja wirklich jetzt keine kleine, also es ist schon eine kleine Bäckerei, aber die produzieren da relativ viel. Es ist schon, glaube ich, die haben da 5 oder 6 Bäcker angestellt, die da die ganzen Backwaren herstellen. Und ein Konditor und Co. Das ist also schon sehr, sehr groß geworden. Aber du siehst auch, wie das nachgefragt ist, weil allein in dem Dorf, wo ich wohne, in dieser Ortsgemeinschaft, gibt es bestimmt 6 oder 7 Bäcker für gefühlt vielleicht 5000 Leute, die da wohnen. Und man merkt, klar, alle verdienen sie gutes Geld und überall ist was los, aber in dem Laden, wo halt noch wirklich selbst gebacken wird, auch ein Stück weit mit langer Tradition, ist halt einfach die Hölle los. Ja. Und wenn du da samstags um 10 kommst, dann gibt es einfach nichts mehr. Punkt. Das ist einfach vorbei. Ja, aber das bei mir, wir werden nachher noch zu einem dieser Spezialbäcker kommen, wo ich dann noch Brötchen kaufen wollte. Dann sagt sie, ja, so Brötchen. Also, da haben wir nur noch eine kleine Auswahl. Das ist auch gut so. Und dann ist es jetzt nachmittags. Die müssen weg sein, die Brötchen kaufen wir morgens. Ja, dann auch so ein, zu mir. Ja, aber auch interessant, weil das war ja. Was die anderen ja nicht machen, die haben ja dann Nachmittagsbrötchen. Aber das ist auch eher so ein Wandel, der erst passiert ist, weil früher waren ja Brötchen nur was am Wochenende, nur was Besonderes und nur morgens zu kaufen. Mittlerweile durch diese Aufbäcker kriegst du ja rund um die Uhr frische Brötchen. Ja, ja. Und dementsprechend ist auch so ein Wandel in der Gesellschaft passiert. Also konnte mich so als Jugendlicher, als Kind gar nicht vorstellen, dass du dir nachmittags ein Brötchen kaufen konntest. Und wie du schon sagtest, wenn du diese kaufen konntest, lagen die schon, sage ich mal, einen Dreivierteltag rum. Und dementsprechend waren sie halt nicht mehr so optimal oder wurden halt dann ab mittags nur noch für die Hälfte des Preises verkauft, weil die halt dann schon also latschig oder beziehungsweise schon fester geworden sind. Ja. Also es hat auch wirklich lange Tradition, das Bäckereihandwerk. Also zum Beispiel die Bäckerei Seel in Bamberg, also der älteste Bäckereibetrieb, die ist schon erwähnt, urkundlich, im 15. Jahrhundert. Okay. Und die sind immer noch im Besitz der gleichen Familie. Aber die gleiche Familie, das steht jetzt hier nicht genau im Internet, nicht so lange. Aber erst 1600 noch was haben die jetzt, glaube ich, übernommen. Nee, stimmt gar nicht. Seit 1912 ist im Besitz der Familie Seel. Aber also auch eine ganz lange Tradition. Und im 15. Jahrhundert gibt auch eine andere Bäckerei. Da steht auch irgendwas drin vom 16. Jahrhundert, glaube ich. Also 15. bis 16. Jahrhundert, wenn dann immer die amerikanischen Touristen kommen. Ah, 1427, hier ist das Gründungsdatum. 1427 wird an der Stelle gebacken. Wenn dann immer die Touristen kommen, die amerikanischen, für die ist das halt ein Zeitraum, den sie nicht mehr fassen können. Klar. 1427, an einer Stelle wird gebacken, steht da eine Bäckerei. Na, das ist schon auch eine lange, lange Tradition. Und das fehlt so ein bisschen in Berlin, weil man doch gerade bei Backwaren sehr früh auch schon industrialisiert hat. Also tatsächlich zentral produziert und dann an Filialen weitergegeben. Weil es einfach auch, ich meine, das ist auch wirklich ein schwieriger Beruf. Du musst immer nachts backen und so. Ja. Also, ja. Gut. Ich würde gerne, das passt auch wirklich ganz gut, zum Mehlstübchen kommen. Das Mehlstübchen ist ja eben eigentlich spezialisiert auf Mehl. Ja. Und die haben auch einen Backofen da stehen. Also sie backen immer was, aber relativ, alles gar nicht so viel. Also sie verkaufen vor allen Dingen Mehl. Und wer kauft es da? Ist es eher so Großhandel, Einzelhandel? Nee, klein? das sind kleine Leute. Das okay. ist für den Endverbraucher. Okay. Also ein bisschen so alternativ. Mhm. Du kannst dann zwischen verschiedenen Mehlsorten wechseln. Also kannst du dir aussuchen. Also es gibt verschiedene Sorten. Und die gibt es dann auch immer mit einer verschiedenen großen Körnung. Da gibt es immer so Zahlen drauf, was das für Mehl ist. Also an diesen Zahlen erkennt man es. Und da gibt es eben auch Backspezialisten, die da einkaufen und dann es auch genau wissen wollen und sich das genau aussuchen wollen. Und ich finde aber auch, das Gebäck ist gut. Also oft, wenn ich da hinkomme, schon wenn ich da morgens hinkomme manchmal, also auf dem Weg zum Bahnhof gehe ich da zum Beispiel oft vorbei, dann ist es ja so kurz nach 10 oder so und dann haben die schon Sachen nicht mehr vorrätig, weil sie abverkauft sind, weil sie halt ganz wenig nur haben. Aber das Gebäck wird eben schon nachgefragt und von daher ist es dann auch schnell weg. Was sehr interessant ist bei dem Laden, ich habe ja auch im Vorfeld, weil wir uns ja auf unsere Podcasts ja vorbereiten, ja, habe ich ja mal ein bisschen auch hinterher recherchiert. Die verkaufen natürlich erstmal die gängigen Mehlsorten, 405, 550, 630, 812, 1050 und so weiter. Aber auch, was ich sehr interessant fand, die verkaufen auch gleich Mehlmischungen, also so speziell Spezialmehlsorten, die, sag mal, vorkonfiguriert sind, keine Ahnung, was weiß ich, Nudelmehl oder ein Spätzlemehl, da ist schon alles in der richtigen Teilmenge und Körnung auch drin. Und was ich sehr interessant fand, sie bieten auch an, das müsste man vielleicht mal erfragen, wie sie das machen. Die haben auch Lösungen für Diabetiker und Allergiker. Also, die schreiben halt irgendwie, sie vertragen kein Weizenmehl oder können die Gluten nicht vertragen, kein Problem. Gluten. Vertragen, kein Problem für uns. Wir stellen extra für sie eine geeignete Backmischung zusammen. Das heißt, die können auch sozusagen ein Setup machen für dich als Verbraucher. Was brauchst du das her? Da brauche ich das. Dann nimm das doch einfach. Ah nee, hier ist es. Wo ist denn da die Schrippe davon hin? Was? Was suchst du? Wir hatten doch hier nur die. Ich habe doch da auch eine Schrippe gekauft. Wir haben alles geteilt, also es dürfte. Wo ist denn die Schrippe drin, die hier drin war? Die haben wir schon gegessen. Nee, die erste war es nicht. Die erste war die aus der M&M. M&M. Das ist aber eine M&M-Tüte. Das ist eine M&M-Tüte? Das ist hier. Nein. Jetzt machen wir die schwach. Das war eine M&M-Tüte? Das hier ist keine M&M-Tüte. Nee, das ist keine M&M-Tüte. Was war denn da die... doch, das ist die M&M-Tüte. Doch, da haben wir auch die Schrippe rausgenommen. Ja? Da bin ich ganz sicher. Das ist die M&M-Tüte. Ah, wir haben die falsche Schrippe gegessen. Das ist die M&M-Schrippe. Das ist die M&M-Schrippe. Nee, Moment, das ist Quatsch. Doch, das ist die M&M-Schrippe. Die haben wir nicht gegessen. Okay. Wir haben nämlich die... diese... Die erste? Das war aus der Mehlstübchen. Das da war aus dem Mehlstübchen? Ja. Das war aber kein gutes Brötchen dann. Das war kein gutes Brötchen. Das tut mir leid. Aber ich habe aus der Mehlstube vor allen Dingen süße Sachen mitgenommen, weil nichts anderes mehr da war. Wie gesagt, das ist die M&M-Schrippe. Naja, das ist jetzt blöd. Okay, naja, gut. Dann kann man trotzdem sagen, die erste Schrippe, die wir gegessen haben, war irgendwie aus dem Mehlstübchen, richtig? Ja. Aber war nicht so gut. Ganz ehrlich. Das ist auch nicht deren, also das sind die typischen Sachen hier. Also ich habe hier immer Milchbrötchen. Ja. Ah ja, das ist ja, ich mag ja Milchbrötchen. Also erstmal auch, klar, Milchbrötchen mit Rosinen. Ich glaube, das nennt man auch Einback, oder? Einback? Bei uns sagt man, glaube ich, dazu ein Einback. Kann sein. Sehr weich, sehr dünne Kruste. Eine schöne gleichmäßige Bräunung. Auch etwas mit Mehl. Ja, wie soll ich sagen? Etwas mit Mehl. und innen drin natürlich sehr milchbrötchenmäßig. Mhm. Ist der Teig nicht sehr fluffig, sondern der ist eher so ein bisschen leicht klebrig. Ja. Ist gesüßt. Mhm. Und schmeckt halt mit den Rosinen zusammen. Na, es hat ein süßes Brötchen. Es hat eher so ein Dessertbrötchen, wo du halt mit gutem Marmelade essen kannst. Oder einfach nur mit Butter. Als Aber sogar mit salziger Butter. Mhm. Definitiv. Ja. Sehr lecker. Sehr dünne Kruste. Das ist, das ist etwas auch feucht. Das ist nicht ganz so trocken. Das ist das Problem bei diesen Milchbrötchen. Wenn du die zu lang stehen lässt, werden die sofort innen drin trocken. Mhm. Und dann werden die so hart und knatschig, dass die eigentlich gar nicht mehr schmecken. Aber man merkt auch jetzt nach etlichen Stunden ist das noch im sehr, sehr guten Zustand. Ja. Und dann habe ich noch einen Bagel mitgebracht. Mhm. Also, Thema Bagel. Ja. Das ist einer mit Zimt, glaube ich. Mhm. Zimt und Rosinen. Oh, das ist aber hartes Mehl. Möchtest du was zu Bagel erzählen? Ja, also Bagel ist halt ein Gebäck aus dem jüdischen Kulturkreis. Genau. Allerdings vor allen Dingen aus Amerika, das heißt USA, Kanada. Nämlich zwei Arten von Bagels. Nämlich New York Style Bagel und New York Style und Montreal Style. Genau. Und ich habe ja sozusagen meinen ersten Kontakt mit der jüdischen Kultur und jüdischen Sprache in den USA gehabt. Stimmt gar nicht. Ich hatte in Israel schon die jüdische Sprache zumindest gehört. Aber dann diese ganze Bagel-Kultur habe ich tatsächlich in Montreal zum ersten Mal mitbekommen. Mhm. Und später erst in New York. Und ich war also ganz überrascht, weil ich halt auch erst den Montreal-Bagel gegessen habe. Und das ist halt hier so einer. Mhm. Sag ich tatsächlich in Montreal, weil die jüdische Kultur mit dem Englischen verwandt ist, aber das Romanisten möchte natürlich in Montreal sagen. Und das ist ein eher süßlicher Teig, der Montreal-Teig. Der ist auch irgendwie immer Honig drin. Und das ist hier also eher Montreal-Bagel. Mhm. Und als ich dann das erste Mal New Yorker Bagel gegessen habe, war ich total enttäuscht, weil der irgendwie billig schmeckte, finde ich, an der New Yorker. Da fehlt eben diese ganze Honig- und Zuckergeschichte. Genau. Das ist ja der Unterschied, gell? Montreal-Bagel wird einfach Salz weggelassen. Mhm. Aber ich würde halt gesüßt mit Honig oder Zucker. Ja. Der Unterschied ist ja, dass auch dieser New York Bagel wird ja gesteamt. Mhm. Das heißt, der wird ja nur, ich glaube, vorgebacken. Mhm. Und dann wird er unter so einem leichten Wasserdampf, ich weiß nicht, ob das wirklich so Wasserdampf ist. Also nicht, der Unterschied ist, er wird nicht zu Ende gebacken, sondern wird dann rausgeholt, wenn er schon eine gewisse Struktur hat und dann halt zu Ende bedampft. Und dadurch kriegt man halt diese, klar wegen der Feuchtigkeit natürlich auch, die dann durch die feinen Poren durchgeht, wird er halt nicht so large, also wird er nicht feucht von innen, aber wird dann so schön softig weich. Dagegen halt die Montreal-Bagels ja etwas so von der Konsistenz her etwas fester sind. Und das ist hier typischer Montreal-Mehl. Auch sehr schön, also sehr auch vom Mehl her. Hat, glaube ich, einen hohen Glutenanteil auch. Ja. Also macht satt. Definitiv. Ist ein bisschen klebrig. Ich liebe das ja, wenn er so ein bisschen babbig ist. Gluten. Man merkt es auch an dem ursprünglichen Wort. Hängt natürlich mit Klebe zusammen. Das deutsche Wort ist auch Kleber. Kleber. Das merkt man hier sehr schön. Mhm. Aber schön. Also ich glaube, die machen wirklich gute Sachen. Mhm. Und das mit dem Brötchen habe ich verwechselt, einfach nur, weil die Schrippe so schlecht aussah. Ich gedacht, das muss von dem Billigbäcker sein. Aber es war in der Tat vom Mehlstäbchen. Und die Billigbäcker-Schrippe, ja, hier sieht man, das ist sehr industriell. Ja. Die ist vielleicht besser. Die müssen wir dann nochmal probieren. Ja. Als Referenz. Jetzt lass uns mal nochmal die Billig, damit wir es wirklich wissen. Also man merkt auch mal die Bräunung nicht sehr gleichmäßig, auf der einen Seite mehr, auf der anderen weniger. Der Teig ist aber nicht so schlecht wie die von dem Mehlstäbchen. Mhm. Innen drin so ein bisschen klebrig, der Teig, aber dennoch sehr fluffig. Sehr dünne Kruste, wirklich sehr, sehr dünn. Und mal probieren. Aber schmeckt gut. Ja, schmeckt gut. Also ich würde auch sagen, M&M wird schlecht geredet. Ja. Gar nicht so schlecht. Also verwarmen wir mal als Referenz. Also wie gesagt, sonst mit dem Mehlstübchen, also ich kaufe jetzt kein Mehl, aber da müsste man eigentlich hin. Aber die Backwaren, das sind halt oft so süße Backwaren. Also wie gesagt, Milchbrötchen oder auch diese Bagels. Ist eigentlich ganz schön. Das können sie, das stimmt. Mhm. Das können sie wirklich. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch so eine leichte Bagelkultur auch in Deutschland. Das stimmt. Eins gibt es leider in Berlin nicht, was ich sehr schade finde. Ich möchte jetzt natürlich ja keine Werbung machen, aber es gibt in Leipzig und anderen Städten von Deutschland eine Bagelkette, die nennt sich Bagel Brothers. Die machen halt Bagel in allen Variationen. Backen auch ihre Bagels selbst. Die kannst du dir also einfach so kaufen in verschiedenen Varianten, ganz süß oder herzhaft, gibt's von bis. Aber denen eigentlich ihre Spezialität ist, so à la Subway auch Bagel zu belegen. Ja. Die haben auch so eine. Auch immer sehr schön, ja. Ja, so eine, ich sag mal, so eine Interviewstraße wie bei Subway, wo du dann den Bagel dir entweder in so eine Pre-Selection auswählen kannst, was mit drauf kann, oder die halt den für dich so zusammenstellen. Ja. Ist sehr lecker. Und in Berlin gibt es sowas Ähnliches, aber nicht ganz so gut. Und ich kenne die halt nur aus den. Jetzt habe ich wieder Rauschen drauf. Ich auch, ja. Merkst du es? Ja, weiß ich nicht, wie das kommt. Gibt es im Adlershof einen Laden, der nennt sich, ich muss gerade mal gerade nachgucken. Oh, jetzt war echt laut. Bagel Company, genau. Die machen ein ähnliches Konzept. Etwas kleiner und. Oh, jetzt wird es aber richtig ekelhaft, oder? Jetzt hörst du wieder auf. Hast du gehört? Zack, ja, aufgehört. Also mein Telefon ist es nicht. Also das ist ein Flugzeugmodus. Okay. Komisch. Naja, auf jeden Fall machen die halt auch Bagel. Also ähnliches Konzept wie Bagel Brothers, etwas kleiner und auch eine beschränktere Auswahl. Aber es sind auch Teil der Bagelkultur hier in Berlin. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch mehr so Bagelläden gibt. Vielleicht, wenn jemand noch was kennt, kann man Bescheid sagen, weil ich würde mal gerne erfahren, was es da noch so auf diesem Berliner Markt noch so zu holen gibt. Also ich meine, dass ich meinen ersten Bagel sogar in dem berühmten Schwarz-Deli gegessen habe. Wo? In Montreal gibt es ein ganz berühmtes jüdisches Restaurant. Schwarzes. Und da isst man so eine Art Pastrami. Und da gibt es aber auch Bagels. Und ich meine, dass ich da einen Bagel gegessen habe. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich in Montreal meinen ersten Bagel gegessen. Da gab es das hier noch gar nicht. Wann war das? So Jahr 1992. Okay. Das ist schon lange her. Mit dem Loch, weißt du, warum da in der Mitte ein Loch ist? Ich weiß nur, dass es durch den Steam-Prozess irgendwie kommt, oder? Ja, du kriegst halt mehr Kruste, wenn du halt, also die Krustenoberfläche sollte vergrößert werden. Und deshalb hat man das halt so im Ring gemacht. Das ist geformt, das also wird ja, glaube ich, der Teig wird ja als Streifen gemacht und dann zusammengerollt. Okay. Wie ich weiß. Also ich bin nicht ganz sicher. Ja. Und klar, durch diesen, weil du halt ja dann bei dem Steam so ein bisschen aufgeht, dadurch, klar, hast du halt eine maximale Oberfläche, dementsprechend geht er auch gleichmäßiger auf als ein Brötchen. Weil du natürlich dann mehr Fläche hast. Also wir sind jetzt eigentlich auch bei den süßen Sachen. Also Bagel kann man natürlich auch herzhaft machen, aber hier ist er gerade süß. Ich mag beide Varianten. Ich mag auch beide Varianten. Weil Punk Gun Poet im Chat fragt, ob es auch um Pfannkuchen bzw. Berliner geht. Nein, machen wir nicht. Nee. Es geht halt wirklich nur um Brötchen. So mehr so brötchenartige Sachen. Und hier gibt es auch ein Süß. Also Milchbrötchen hatten wir gerade schon mit Rosinen. Das ist süß und jetzt hatten wir halt den Bagel. Und ich glaube, ich habe sogar noch mehr süße Sachen. Da muss ich nochmal gucken. Nee, hier nicht. Hier habe ich, glaube ich, auch keine süßen Sachen mehr. Ich glaube, das Einzige, was süß war, war vom Mehlstück. Genau. Die sind mir herzlich. Ja, weil die darauf so ein bisschen spezialisiert sind. Deshalb wollte ich da was Süßes kaufen, weil auch die Auswahl schon nicht mehr so groß war am Abend. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich muss nochmal auf unsere Shownotes gucken, nicht, dass ich irgendwie was übersehe. Na gut, das können wir ja immer noch nachholen. Sonst würde ich nämlich zur nächsten Bäckerei kommen. Und da, das ist die Empfehlung von Einhard Luther, mit dem ich ja auch oft zusammen gepodcastet habe. Ich erinnere bei der Gelegenheit an den neuesten Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, über Impro-Musik oder improvisierte Musik. Das nächste ist, und das hat er empfohlen, im Wedding, Bäckerei, Biobäckerei Bucco. Das ist eine ganz alte Bäckerei. Die bestand auch schon vorher unter einem anderen Namen, ich glaube 60 Jahre schon, und dann ist auch vor vielen Jahren das von Bucco übernommen worden. Da gibt es einen Artikel, habe ich verlinkt. Ist ein bisschen abseits im Wedding in so einer Wohnstraße. Da hat man gar nicht, dass da eine Bäckerei ist. Aber auch sehr schön. Also sie nennt sich Vollkornbäckerei. Und die machen halt alles selbst dort auch. Das ist also richtig ein Laden mit Backstube. Mhm. Und da habe ich jetzt zunächst mal als Referenz wieder unsere berühmte Schrippe und gleichzeitig auch ein Kaiserbrötchen. Mhm. Das Kaiserbrötchen, also die Chefin hat mich selbst bedient und hat auch Fragen beantwortet, aber man sieht richtig, dass das selbst gebacken ist hier. Ja, man merkt auch, das ist ein bisschen ungleichmäßig. Das ungleichmäßig und sie sagt eben, das Kaiserbrötchen ist der gleiche Teig wie die Schrippe. Nur halt anders geformt. Mhm. Also oben wie so eine Krone drauf. Und ich glaube, genau. Deshalb heißt es auch Kaiserbrötchen. Es wird zwar in der Wikipedia gesagt, das käme von einem Herrn Kaiser aus Wien, aber das halte ich für eine obskure Geschichte. Also ich glaube eher, weil das so kronenförmig aussieht. Mhm. In Süddeutschland macht man das auch noch ein bisschen anders. Macht man nicht nur so Schnitte, sondern auch gleich so ein Muster. Genau. Das ist dann, das heißt dann auch Kaiserbrötchen. Das macht man deshalb, um halt mehr Einschnitte zu haben, damit das Brötchen eben auch, damit der Teig nicht reißt und man eben auch mehr Oberfläche hat. Genau, weil sonst der Teig unkontrolliert reißt, genau. Und jetzt halt sehr trockenes Brötchen an dieser Stelle oder an der Stelle tut sich der innere Teig dann zurückziehen oder stärker verbrennen und dann hast du dann so Löcher in dem Brötchen, das möchtest du auch nicht. Ja, also die werden gleich schmecken, obwohl das hier ein bisschen röscher ist, aber ich teile sie trotzdem beide auf, dann können wir beide mal probieren. Ah. Das ist auch was, ich glaube, im Süddeutschland ist es auch, was du ans normales Brötchen bekommst, ist eher dann so ein Kreis. Schrippen, in Bamberg heißen sie tatsächlich auch Schrippe. Und sind ganz selten, weil das da eigentlich nicht bekannt ist. Da haben sie dann das Berliner Wort genommen. Schrippe übrigens von diesem Einschrüpfen, also das Verb heißt schrüpfen, und dann natürlich Plattdeutsch dann schrippen, deshalb Schrippe. Das ist halt diese Kerbe machen. Okay. Daher kommt das Wort Schrippe. Also. Für die, die es interessiert. Schrüpfen heißt Kerben. Mhm. So, das ist jetzt die Schrippe. Und das kann man wieder vergleichen mit dem Labberbrötchen, was wir inzwischen auf die Mehlstube zurückzuführen haben. Und das M&M-Brötchen, was jetzt auch nicht, also die M&M-Schrippe, die jetzt auch nicht so großartig ist. Ja, unspektakulär, sehr neutral. Ja. Ja, aber dafür, dass es von heute Morgen ist, ich habe es heute Nachmittag gekauft, aber es war noch ein Brötchen von heute Morgen, ist es eigentlich noch sehr genießbar. Mhm. Auch, innen drin auch sehr fluffig, nicht ganz so. Nicht ganz so hart. Finde ich auch. Also auch die Bräunung sehr gleichmäßig, aber man sieht auf der Unterseite, dass es also definitiv kein Industriebrötchen ist. Die sehen so ein bisschen unförmig aus, aber ja. Ja, hier sieht man auch die Flecken vom Rost. Mhm. Nicht vom, also vom nicht vom Rost, vom Blech, vom Backblech. Blech. Ganz genau. Aber schön. Und schmeckt wirklich genau gleich. Also Form ist wirklich kein Unterschied. Ja. Ich glaube aber, dadurch, dass die Schrippe höher ist, wenn ich mal so direkt im Vergleich gucke, habe ich das Gefühl, dass die Kruste etwas dünner ist, weil es natürlich sich mehr ausdehnt. Wenn es vorausgesetzt natürlich ist die gleiche Menge an Teig vom Teigling, dann ist das natürlich so ein bisschen Ja. Mhm. Also, ja, also es ist kein Brötchen, wo ich sagen würde, ja, unbedingt und jedes Mal wieder. Da mhm. kannst du was drauf belegen, dann schmeckt das auch noch was. So ist halt eher so als Trägermaterial, nenne ich es einfach mal. Ja, und hier hat sie dann noch ein Roggenbrötchen gegeben, also reines Roggenbrötchen. Mhm. Das ist ganz schwer. Mhm. Und das wird sich auch entsprechend essen, schwierig essen, also satt machen. Und hier ist nochmal so ein Weizenbrötchen. Mhm. Also Weizen und Roggen nebeneinander. Also ja, mach mal ab. Mach was ab. Aber das Roggenbrötchen ist echt, also da kannst du eine ganze Familie von ernähren. Das, so. Und das Weizen. Oh ja, man merkt auch so, das Roggenmehl wieder etwas grober. Oh ja. Ja, also erstmal ist es, die Kruste ist nicht sehr hart. Die ist sehr weich. Mhm. Innen drin die Teigfüllung ist sehr bröckelig, sehr grob. Na, ganz typisch. So ganz Roggen, typisch. Verfällt. Ja. So, fast so, wenn du es mit dem Finger so ein bisschen zusammendrückst, wird sie fast so klebrig. Mhm. Also wenn du es zwischen den Fingern rollst, kriegst du so richtig so schon eine Klebe, feuchte Klebemasse. Mhm. Sehr nahrhaft. Oh ja, sehr intensiv. Mhm. Aber riecht sehr, sehr angenehm. Aber man merkt halt, dass es so richtig schön grob ist. Da muss man auf jeden Fall gut kauen. Da muss man gut kauen. Ja, leichte Mehlummantelung macht das ganz hübsch. Mhm. Und das andere war? Weizen. Das ist unspektakulär. Ja. Das hast du mir, glaube ich, nicht gegeben. Doch. Hast du? Nee, du hast mir nur. Ah, hier hast du es hingelegt. Ja. Da liegt es noch. Ja, Weizenbrötchen, etwas dickere Kruste sehe ich. Mhm. Innen drin, die Teigfüllung ist also sehr trocken. Obwohl sie fluffig ist, aber als ob sie sehr wenig Feuchtigkeit drin hat, ja. Mhm. Schön bemehlt, also sieht auch hübsch aus. Außer vor den Einschnitten. Die Kruste macht natürlich dadurch einen sehr, sehr guten, also sehr knackig halt, weil der Einschnitt so schön ist. Ja. Aber auch jetzt sehr, sehr unspektakulär. Mhm. Also die machen ja alles so ein bisschen nach achso, das ist übrigens nochmal speziell im Gegensatz, Schrippe ist ja auch Weizen. Das ist ohne Salz. Ah, okay, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Nein, schon. Ja. Ja, ohne Salz. Stimmt. Ich habe jetzt nur ein bisschen davon gegessen, hat mich gar nicht so gespürt. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen was von dem Teig rausgekratzt habe. Ja. Also auch ganz nett, finde ich eigentlich. Ja, und dann hat sie, ja. Tut aber den ganzen auch keinen Abriss. Also, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es wie teilweise, wenn du in Spanien ein Brot kaufst ohne Salz, wo du direkt merkst, ist gar nicht essbar. Ja. Also hier hat sie noch eine Spezialität, den Namen habe ich vergessen. Das ist ja nicht so wichtig. Aber das ist ein gewürzter Teig, da ist Lorbeer drin und alle möglichen anderen Gewürze noch. Müssen wir mal gucken. Also Lorbeer erkennt man ja oben drauf und unten drunter auch, ist ein Lorbeerblatt. Aber es sind noch andere Gewürze drin. Also durch die Bank. Und das ist so eine Spezialität, die nur sie machen. Okay. Nimmer. Jetzt Lorbeer ist jetzt sowas, hätte ich jetzt nicht in dem Brötchen erwartet. Ich habe leider den Namen vergessen. Ach, ich habe mich dann so angeregt, noch mit Frau Bucco unterhalten über ihren Namen. Aber es ist Weizen und Roggen gemischt, oder? Es ist Roggenmischbrot, genau. Ja. Mischbrot. Ist ja auch, was die Deutschen am liebsten haben. Ja. Mischbrot. Ich habe suche immer noch die Quelle. Ich habe gelesen, die Tage, als ich mich hier drauf vorbereitet habe, dass der durchschnittliche Deutsche im Jahr 47 Kilo an Backwaren zu sich nimmt. Mhm, kann sein. Was ich schon sehr beachtlich finde. Und das Business ist seit 2007 so in der Range. Also es variiert mal minimalst. Aber seit 2007 ist es der Bereich, was jeder Deutsche so zu sich nimmt an Backwaren. Sehr gut mit dem Olivenöl. Mhm. Passt gut. Und das ist toll. Also, ich kann nur sagen, Bucco ist wirklich klasse. Also, die bemühen sich auch keine Chemie zu verwenden, traditionelle Rezepte. Ich habe das hier ja verlinkt, diesen Artikel, wo man auch die Frau Bucco sieht, die auch genauso aussah. Also sie hatte auch diese gelbe Schürze um. Gut, das ist die Firmenschürze. Und jetzt, wo ich das Foto sehe, würde ich fast schwören, dass sie dieselbe Bluse anhatte, was auch bestimmt nicht der Fall ist. Aber ja, also die haben halt diese Traditionsbäckerei übernommen und sieht außen auch ein bisschen, hier sieht man ja auch das Foto, unauffällig aus, wie es daher auch steht. War nur deshalb auffällig, weil ein Fahrrad unabgeschlossen direkt vor der Tür stand. Man konnte gar nicht richtig rein. Aber so sind sie halt, die Ökos. Genau. Ja. Ja, hier ist auch die Rede vom Aufbau, Aufbackbäcker. Man wundert sich, warum mir die Brötchen etwas teurer waren als beim Aufbaubäcker. Man wunderte sich als beim Aufbaubäcker um die Ecke. Steht hier doch mit etwas Aufklärungsarbeit und so weiter. Naja, ich fand die gar nicht so teuer. Also ich fand, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da bezahlt habe, aber ich glaube irgendwie 2 Euro oder so. Also ich fand vergleichsweise, also wenn man mit Mehlstübchen und mit diesem Biobäcker vergleicht, obwohl das ja auch Bio-Vollkorn ist, steht ja auch draußen dran, und nur Bioprodukte und keine Chemie, fand ich eigentlich, gut, das ist das Wedding, fand ich eigentlich die, also die Bäckerei Bucco, also nicht nur jetzt hier von der Qualität sehr gut, sondern auch wirklich preiswert. Also im wahrsten Sinne des Wortes, den Preis, also das ist wirklich, also wenn hier stand, ein bisschen teurer. Ja, vielleicht zum Aufbackbäcker, aber trotzdem, also günstig. Also kann man empfehlen. Ja. Kommen auch, haben auch eine Mühle aus dem Spreewald. Jetzt, wenn man das ein bisschen kaut, merkt man, da ist doch Pfeffer, keiner drin. Ja, ich habe es auch gerade. Ich habe gerade überlegt, was das ist. Ich dachte, ja, das Pfeffer hat sie auch dann. Pfeffer oder ich dachte Kardamom. Kardamom, doch Kardamom. Es ist Kardamom, genau. Kardamom, jetzt weiß ich wieder. Kardamom, genau. Weil ich reagiere auf Kardamom immer sehr, sehr durchschlagend. Da muss ich immer sehr aufpassen mit Kardamom. War jetzt wenig drin. Ja. Aber man sieht es auch hier, ich habe hier an der Seite habe ich so ein paar Kardamom-Stückchen. Ich habe nämlich gerade mal eins aufgemacht. Ja, es ist Kardamom. Ja, es ist Kardamom. War sehr lecker. Also ja? Das war eine Spezialität, da hatte sie nur noch eins, da habe ich natürlich gleich genommen. Also das mit dem Lorbeerblatt ist sehr untypisch. Aber schmeckt auch gut. Schmeckt gut. Ist ein sehr interessantes Brötchen. Ja, denke auch. Ja, das kann man wirklich auch weiterempfehlen. Ja. Ja, gut, dann kann ich bei der Gelegenheit eins erwähnen, was was ich nicht gefunden habe. In meiner Jugend hieß das Rosenbrötchen. Rosenbrötchen? In Süddeutschland, also in Franken, heißt es Passauer. Und so kennt es auch die Wikipedia unter den regionalen Varianten, sogar als Passauer Rosenbrötchen. Im Gegensatz zum Kaiserbrötchen, das ist auch ein rundes Brötchen, wo die süddeutschen Brötchen ja überhaupt sind, Semmeln, wie die auch heißen. Semmeln, genau. In Bamberg sagt man Brötchen, aber sonst Semmeln. Die sind, oder Brötler oder so. die sind halt so oben so zusammengeschoben und in der Mitte ist, also der Teig ist so zusammengeschoben, da ist aber noch eine Öffnung im Teig. Ja. Also nicht eingeschnitten, sondern da ist eine Öffnung im Teig, damit es eben auch nicht aufplatzt. Ja. Das wirkt dann so, oder es wird, glaube ich, ganz zusammengezogen, geschoben, aber da die Teigenden aufeinandertreffen, bricht es halt da auseinander. Ja. Und dann sieht das ein bisschen aus wie so eine Rose. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, wie das gemeint ist. Ja. Aber die habe ich hier überhaupt nicht bekommen. Okay. In Berlin. Aber, ja, und was ich auch nicht bekommen habe, das passt jetzt hier auch hin, ist halt das Gewürzbrot mit ab. Mit Ausnahme des des Finchgauers oder auch dieses Brötchens mit dem Kardamom. Ja. Also Gewürze im Brot. Also das wird in Franken unter dem der Bezeichnung Gewürzbrot verkauft. Man darf es aber nicht verwechseln mit Pain d'épices auf Französisch, was ja auch Gewürzbrot heißt. Das ist nämlich Lebkuchen. Ja. Und das passt hier nicht hin. Deshalb habe ich das hier ja, ich habe es halt einfach nur erwähnt. Und also als Vorsicht, damit man sich da nicht vertut, ist ein typischer falscher Freund. Also Pain d'épices ist Lebkuchen und kein Gewürzbrot, obwohl es wörtlich übersetzt Gewürzbrot heißt. All das konnte ich nicht bekommen, aber ich konnte, Moment, oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich habe gerade was gelöscht, was ich noch brauche. Die 48 ist wieder da, glaube ich. Nee, das sollte weg, auch tatsächlich. Aber ich hatte noch was anderes, was ich nach oben verschieben wollte. Irgendwie möglicherweise jetzt gelöscht. Mal gucken. Das ist bestimmt die 56, oder? Nee, na, ist egal. Also Gewürzbrot haben wir. Wasser haben wir auch. Und das Tomaten-Olivenbrot muss auch nach oben. Na, das machen wir gleich. Genau. Jetzt sollte ich, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich gelöscht habe. Die Seele habe ich gelöscht. Die Seele. Und wieder reinschreiben. Denn jetzt wollte ich auf die Seele kommen. Ich habe es, glaube ich, noch irgendwo hier gerade offen gehabt, noch die Seele. Ja, sonst findest du es auch nochmal neu. Die Seele. Also habe ich zum ersten Mal den Franken kennengelernt. Ja. Und ich glaube, dass das ungefähr das ist, was in Berlin auch unter dem Stichwort Knüppel verkauft wird. Das sind so längliche Stangen, etwas unförmig. Ja. Und Seele, der Name leitet sich wohl dadurch ab, dass diese Brote zu aller Seelen gebacken wurden, was wir ja auch bald haben. Mhm. Also sozusagen zum Totengedenken. Und das ist auch mit Gewürzen, deshalb passt es halt sehr gut zum Gewürzbrot. Also hier ist Kümmel drauf und Salz. In Franken kriegt man es auch mit Kümmel und Salz oder manchmal nur mit Salz, je nachdem. Und das sind halt so, sehen halt wirklich aus wie Knüppel. Und die Bezeichnung Knüppel gibt es auch in Berlin für Brotsorten. Und das ist, glaube ich, ziemlich genau diese Brotsorte. Sieht im Prinzip aus wie so ein... Es ist ein sehr hartes Brot irgendwie. Das ist allerdings auch von Soluna, muss man ja denken wieder. Also vor Ort gebacken und vielleicht nicht, vielleicht schon gestern, weiß ich nicht. Es ist auch, besteht auch aus sehr, sehr viel Kruste und nur wenig soften Teig drin. Ja, also ist wirklich, auch die Kruste ist sehr dick. Ja, man will auch die Kruste haben, deshalb wird es ja auch so langgezogen, damit man mehr Kruste hat. Deshalb wird es ja so ein Streifen gemacht, sonst hätte man ja weniger Kruste. Und, mit Kümmel hier und groben Salz drauf, gell? Grobes Salz. Typisch schwäbisches Gebäck. Hier ist auch wenig Salz dran am Teig, finde ich. Im Teig ja, aber man merkt halt durch Kombination des groben Salz obendrauf. Obendrauf. Macht es wieder aus. Ich bin ja nicht so ein Kümmelfan, darum ist es nicht für mich. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein eingeschrumpftes Baguette, was weniger, weniger Teigfüllung hat. Genau. Genau. Bedürftige bekamen das. Okay. Das ist. Brot für die armen Seelen und so, da kann man dann eben auf die Seelen. Aber ganz typisch, also in Franken gibt es das sehr viel und heißt auch tatsächlich schwäbische Seelen dort. Und es wird ja eigentlich nicht mit Speck gemacht, also so wie es hier ist, ist es eigentlich original. Aber in Franken, weil die immer gerne noch ein bisschen Speck dazu tun, gibt es das auch in einer Speckvariante. Ja, in Franken ist es dann quasi mit Speck schon eigentlich auch die vegetarische Variante. Ja. Das ist eigentlich nicht so die richtige schwäbische Seele. Das muss ja armer Dackelbrot sein. Ja, sehr lecker, aber mir schmeckt's. Also wenn das nicht isst. Ja, also ich bin kein Fan von Kümmel, das ist mein Problem. Wir teilen die Überreste nachher auch. Also ich muss sagen, das sieht ja schon bei uns, da wir ja natürlich so viel haben, konnten wir nur von jedem mal ein bisschen probieren, weil wir sonst das ganze Brötchen gegessen hatten, da werden wir jetzt schon komplett übersättigt auf dem Boden liegen. Aber sieht schon nach ordentlich, was wir durchprobiert haben, aus, ja. Aber mir schmeckt das sehr, sehr gut. Ich kann das nur nicht die ganze Zeit essen, weil man sehr viel kauen muss. Das stört die Hörer zu sehr. Das ist nicht podcastfreundlich. Nicht podcastfreundlich. Es gibt noch eine Variante davon, die nennt sich Briegel. Briegel. Kannte mal jemand, der Briegel hieß, jetzt wissen wir auch warum. Das ist also eine Variante der Seele. Mhm. Ja, ja. Was du noch nicht gefunden hast, wir haben jetzt gerade in den Bereich, was Süßliche gehen, was sehr beliebt ist, ist auch das Franzbrötchen. Ne? Genau. Klingt nach Brötchen, ist es aber nicht. Mhm. Was Süßes. Genau, ist ein aus Hefeteig. Also Blunder. Blunder, ja. Ja. Mit Zimt gefüllt, darum auch. Warum eigentlich mit Zimt gefüllt? Und dann Franzbrötchen. Ja, Zimt ist eigentlich immer dabei, genau. Aber hat Franzbrötchen. Ja, Franzosenbrot ist. Ja, genau. Also man hat irgendwie gesehen, die essen so Croissants. Mhm. Aber da kommt's her. An diese Croissants hat man es mit Plunder irgendwie versucht nachzubauen und hat es dann irgendwie auch gleich süß gemacht. Und so kam das Franzbrötchen auf. Das ist ja auch so eine Hamburger Spezialität. Ist es wirklich, ja. Mir wurde immer gesagt, wenn du in Frankreich, wenn du in Hamburg zum Bäcker gehst, egal wo du frühstückst, nimmst immer Franzbrötchen mit. Das ist, was da so gängigerweise gerne gegessen wird. Ja. Man merkt auch natürlich, so das Bäckereiangebot oder das die Backwarenangebot ist auch wirklich auch Deutschland sehr, sehr regional. Mhm. Es gibt so ein bisschen so eine süße Variante auch in Berlin. Das wollte ich auch kaufen, aber das habe ich nirgendwo bekommen. Das Splitterbrötchen. Stimmt. Ja? Splitterbrötchen. Das ist auch so ein bisschen Franzbrötchenartig. Vielleicht die Berliner, das Berliner Pendant. Ja. Ja, was wir auch noch nicht besprochen haben, was ich aber habe, allerdings vom Wiener Feinbäcker, also eine Kette, allerdings eine nicht ganz billige, aber vielleicht nicht unbedingt gute, das können wir sehen. Ah, ich habe das Referenz, die Referenzschrippe, aber okay, schrippen wir mal jetzt. Also wir werden die nicht essen. Nee. Die sieht auch schon so ganz lätschert oben aus. Also man sieht richtig, dass so ein Industriebrötchen oben ist. Es ist halt ganz komisch. Könnte auch Käse, sieht aus wie Käse oben, ist aber keine. Die Brezel. Ja, ist ja jetzt die Brezel. Ja, die isst man aber ganzjährig. Das ist auch das Symbol des Bäckereihandwerks. Die ja, ist richtig, ja. Weil es auch nicht so ganz einfach zu machen ist. Da muss man schon ein bisschen Gesellenerfahrung haben, um die Brezel zu machen. Das wird ja halt, das ist ja so eine Teigschlange, genau, die man dann so überschlagen muss. Genau. Und das muss man erstmal lernen während der Bäckerausbildung. Und deshalb gilt es eben als Symbol der Bäcker und ist ein sogenanntes Gebildebrot. Gebildebrot eben, wo man was draus geformt hat. Genau. Und hier das Bäckersymbol, die Brezel, auch auf unseren Tüten sind immer so Brezel drauf. Also es ist tatsächlich das, auch auf den Webseiten, wenn man guckt, also es ist tatsächlich das Symbol der Bäckerinnung, der Bäckerinnungen ist halt die Brezel. Ja, und Gebildebrot eben, weil was draus gebildet ist. Also ansonsten, wir haben ja bald auch wieder die kältere Jahreszeit mit Weihnachten, da gibt es halt den Stutenkerl in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie der bei euch heißt. Das ist halt auch ein Gebilde, nämlich so ein Männchen aus Brot. Brotmann. Genau, Brotmann, ja. Wie heißt es bei euch? Ich weiß, aber ich glaube, ich kenne es auch unter Brotmann. Das kenne ich auch. Stutenkerl heißt es halt in Nordrhein-Westfalen. Auch ein, muss man denken, eine Brezel ist auch ein Laugengebäck. Ja, Moment. Nicht zwingend. Also es gibt in Bamberg süße Brezeln. In hell, die sogenannten St. Martins-Brezeln, da kommt manchmal auch Zuckerguss drüber. Mhm. Dann gibt es die hellen Brötchen, die halt schon vor dem Backvorgang mit Salz bestreut werden. Das sind die sogenannten Salzbrezeln. Mhm. Und dann gibt es die Laugenbrezeln, die gehören zum sogenannten Laugengebäck, was ich hier auch drin habe. Moment, Laugengebäck, ja, kommt direkt unter Gebildebrot. Laugengebäck, die sind halt mit Natronlauge bestrichen und dadurch bekommen die diese dunkle, etwas bräunliche Färbung. Mhm. Und das soll angeblich auf einen Unfall zurückgehen. Da hat irgendein Bäcker versehentlich statt Zucker Natronlauge zum Säubern drüber gemacht und dann kam das dabei raus und waren doch alle zufrieden. Ich habe auch eine Laugenstange mitgebracht. Das ist also jetzt hier die Laugenbrezel von der Firma Wiener Feinbäckerei, also eine der größten Filialbäckereien und teuer, aber vielleicht nicht so gut. Und hier habe ich noch eine Laugenstange. Mhm. Und diese Laugenstange ist von M&M. Ja, okay. Also sieht manchmal auch schöner aus. Ist schön dunkler, ja. Ja, ja. Ja, und das ist aufgerissen und dazu ein Kontrast, also auch nicht schlecht. Also wie gesagt, das gibt es also auch noch, Laugengebäck. Und ich finde aber von den Brezeln, ich esse lieber eine echte Salzbrezel, also so eine, die nur mit Salz bestreut ist und nicht mit Lauge eingerieben. Die sieht natürlich nicht so schön aus und viele Leute nehmen halt lieber dieses Laugengebäck. Ich bin auch ja, Fan einer Laugenbrezel, aber ich kratze immer das Salz ab. Mir ist es dann zu viel ja, Salz. Hier ist ja also ohne Salz, das ist ja nur mit Kürbis. Kürbiskern. Passt natürlich zum Kürbisöl. Mhm. Ja. Und woher kommt eigentlich die Brezel ursprünglich? Ist es was Bayerisches oder man hat ich verbinde es immer mit Bayern, aber ist das wirklich so? Ja, aber ich glaube nicht. Also in Bayern heißt es ja auch Brezen, aber das ist das gleiche Wort, da ist das L weg. Das L ist ja etymologisch richtig. Das kommt ja irgendwie von Brezitella oder so ähnlich. Da steckt das lateinische Wort Bracus drin, also der Arm. Also die Ärmchen, weil das halt wie so Ärmchen übereinander, also verschränkte, wie so verschränkte Ärmchen aussieht. Also Verkleinerungsform von Brezel, ja von Bracus, der Arm. Und ich glaube, dass das eigentlich überall in der Bäckerei gemacht wurde. Nur das ist halt vielleicht in Norddeutschland nicht mehr so, aber da gibt es auch Brezeln. Ich glaube, mittlerweile ist das ja Laugengebäck kommt vielleicht aus Bayern, aber also ich bin mir nicht sicher, dass weiß ich nicht. Also angeblich kommt es ja irgendwas aus Baden-Württemberg, aus dem Schwäbischen, habe ich mal gelesen, aber ich weiß, ob das stimmt. Wo ich eigentlich dachte, dass es wäre irgendwas Bayerisches eigentlich so. Aber gut. Müsste man mal Wikipedia nochmal fragen, ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Brezel ursprünglich bayerisch ist. Also die Form Brezen, natürlich wird auch viel in Bayern gegessen. Also oft, wenn man in Bayern essen geht, in so einem Brauhaus, stehen auch Brezeln auf dem Tisch. Mhm. Also nicht in Franken, aber in Bayern. Ich bin ja auch immer mal von Amts wegen verpflegt worden, wenn man irgendwelche Ministeriumstermine hat. Also Bayern ist ja so ein Zentralstaat, da läuft ja irgendwie alles immer über München, muss man halt immer nach München. Und dann wird man unter Umständen, wenn man Glück hat oder Pech hat, je nachdem wie man es nimmt, von Amts wegen verpflegt. Und dann muss natürlich gezeigt werden, dass man sparsam ist in Bayern. Also es gibt da nicht irgendwie Riesenessen, sondern es geht in eine Brauereigaststätte in München in der Nähe des Ministeriums. Ich glaube Franziskaner oder so heißt die. Und dann gibt es da Bier auf Staatskosten. Ist ja auch eine Mahlzeit. Brezel und Radi. Was ist Radi? Radieschen? Rettich, genau. Ja. Ja, und dann hast du Radi und Brezeln und das Bier. Und so richtig satt bist du davon nicht. Aber alle Bestellungen, die darüber hinaus machst, die musst du selber bezahlen. Deswegen gibst du halt nur die bayerische Kost. Ich glaube, du kannst auch Apfelschorle und Wasser bekommen. Aber andere Getränke, wenn du irgendwie Wein bestellst, dann musst du auch selber bezahlen. Und dann zu den Brezeln, gibt es da noch irgendwas dazu? Also Butter oder Obatzer? Butter gibt es. Nee, Obatzen musst du, glaube ich, auch extra bestellen. Und wenn du einen haben willst, dann zahlst du dann. Also es gibt Butter, glaube ich. Da meine ich mich zu erinnern. Ich glaube, die sind sogar schon vorgebuttert. Das sind Butterbrezeln oder Butterbrezen. Das heißt, du hast Brezen, da ist Butter drin. Ja. Und das gibt's. Und das scheint irgendwie die typische Ministerialernährung zu sein. Denn ich war ja auch mal für den CCC beim Justizministerium und da gab es auch nach der Veranstaltung, da gab es, glaube ich, sogar Wein. Da bin ich nicht ganz sicher. Kann mich nicht so genau erinnern. Auf jeden Fall gab es auch Butterbrezen. Also im Zweifel kriegst du immer Butterbrezen. Aber weißt du, so Butterbrezen. Aber ich finde, Laugenbeck macht doch ziemlich satt. Ja, macht sehr satt, aber es ist natürlich auch ein bisschen armselige Ernährung für von Amts wegen. Ja. Ja, aber es ist sogar Bayern vegetarisch. Also. Genau, gerade weil Bayern ja auch so ein fleischintensives Bundesland ist. Gell? Da gibt es dann natürlich alles. Kannst du da alles bestellen, oder dann musst du es halt selber bezahlen. Und du kannst dir vorstellen, dass hochbezahlte Professoren, wenn es was umsonst gibt, nichts anderes bestellen. Naja, dann extra nicht. Also es ist schon manchmal witzig. Also von daher, also ich war nie zufrieden, wenn ich da von Amts wegen versorgt worden bin. Das ist, glaube ich, eher Pech. Dann ist es besser, wenn man selber sich versorgen kann. Ja. Du kannst dann kein Essensgeld abrechnen, das ist der Sinn der Sache. Genau. Ne? Du gibst halt diese Tagessätze und die kannst du halt nicht absetzen, wenn du von Amts wegen versorgt worden bist. Klar. Aber wenn du von Amts wegen so schwach versorgt worden bist, ist das natürlich auch eine Mogelpackung. Aber so spart der Freistaat Geld. Mhm. So legst du quasi beim Dienstreisen mit drauf. So legt man mit drauf. Wenn man dann doch noch was anderes essen will, dann zahlt man halt selbst. Ja, so was noch zum deutschen Ja, das sollten wir jetzt tun. Du hast dich vorbereitet. Ja. Und dann soll man das jetzt auch einbauen. Jetzt haben wir so viel über das Produkt gesprochen, aber gar nicht über den Beruf. Ich bin ziemlich satt. Ich auch. Hier noch so viele Berge von Sachen rum. Ja, definitiv. Beruf Bäcker. Die sind ja, ganz gut. Also Bäcker zu werden ist ein Ausbildungsberuf in Deutschland. Und ein Bäcker ist eine Person, die lebt halt mit Backen von Brot, Brötchen, Kleingebäck und Backwaren. Also verdient. Man darf es nicht verwechseln mit einem Konditor. Das ist nämlich da sozusagen der Zuckerbäcker. Es ist in Deutschland, glaube ich, im Sprachgebrauch, denkt man, wenn ein Bäcker auch, keine Ahnung, Süßwaren anbietet, wie du schon sagtest, vielleicht jetzt nicht gerade die... Wir haben ja so Bäcker-Süßwaren jetzt hier gehabt, also Bagel genau. Und so. Aber wenn, wenn du halt jetzt so eine Torte hast, genau. So bieten die nicht an. Genau, das kriegst du halt selten. Also der Seel, von dem ich sprach, der hat mal immer so Rotweinkuchen und anderes, aber diese Kuchenauswahl, also erstmal sind es keine Torten und das ist eher in kleinem Umfang, vergleichsweise kleinem Umfang. Ja. Das muss er auch anbieten, weil nachmittags die Leute sowas haben wollen. Aber sonst geht man zum Konditor. Da gibt es auch natürlich dann Konditormeister dort, die auch ihre Geschäfte haben und die dann eben keine Brötchen haben. Ja, aber dafür Torten und Kuchen und all sowas. Das ist halt in Süddeutschland auch gut getrennt. In Berlin weiß ich nicht so genau. Naja, gut, also jetzt, ich erinnere mich gerade, das Mehlstäbchen hat zwar viele süße Sachen, aber mehr so wirklich in dieser Bagel-Richtung und auch vielleicht mal Apfeltaschen und Schokocroissants und so, aber jetzt keine Kuchen. Also Kuchen sind wirklich eine andere Liga. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, da können wir ja mal auch nochmal eine Sendung drüber machen, wo kauft man in Berlin Torten und Kuchen, außer beim KDW. Also KDW ich hab gute... Aber Konditoren jetzt kenne ich einige gute, ja. Habe ich mit. Ich kenne einen guten, ja. Rabin. Ich kenne. Rabin in der Klingsterstraße. Ich kenne sogar einen bei dir um die Ecke, einen sehr, sehr guten. Aha. Mr. Minch. Der ist nicht weit von dir entfernt, aber ich kenne ganz viele. Ich bin mit Daniel mal öfters unterwegs gewesen zum Kuchenessen. Da kenne ich also einige. Ja, aber es ist ein anderer Genre. Genau, ein komplett anderer Genre. Da müssen wir dann noch eine andere Sendung drüber machen. Also jetzt reden wir nicht über Kuchen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, Ausbildung 3 Jahre. Es gibt halt. Das ist ja immer so. Genau. Naja, bei manchen Ausbildungen gibt es ja auch 4 oder 3,5 oder 2 Jahre. Also Standardausbildung. 3 Jahre. Und was wollte ich dazu sagen? Die Bäcker sind organisiert. Ja? Es gibt halt. Das erwarte ich. Genau, es gibt halt einen Zentralverband des Deutschen Bankkartenwerks. Die sitzen auch hier in Berlin. Die machen auch ganz coole Kampagnen. Man merkt auch so, dass in dem Bereich, wie ich schon vorhin sagte, 47 Kilo pro Person ist gleichbleibend seit 7, 8 Jahren. Ja, aber es geht die Tendenz einfach zu diesen schnellen und Aufbackbäckern. Selbst in so einer Traditionsstadt wie Bamberg, wo du wirklich gute Bäcker hast, da gab es dann auch über lange Zeit, der hat allerdings jetzt wieder zugemacht, so einen Selbstbedienungsbäcker. Der sogar ziemlich gute Brezeln hatte. Wir hatten mal einen Brezeltest gemacht für eine Veranstaltung. Da sollte es auch Brezeln, Butterbrezeln geben und da haben wir halt verglichen. Und da fand ich die von diesem Selbstbedienungsbäcker, der jetzt wieder zumacht, sogar mit am besten. Wir haben uns dann allerdings doch für einen traditionellen Bäcker entschieden. Allerdings da auch derjenige, der schon in Richtung Kette geht. Also so eine lokale Kette halt. Okay. Während die kleineren Bäcker, da fanden wir die Brezeln auch nicht so gut. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Tendenz dazu, dass es halt immer mehr Billigangebote gibt. Ja, und wie ich schon vorhin sagte, mit diesen Produzieren in Fernost und Schocke frieren und dann hier rüber schicken, geht dieses Backhandwerk zurück. Aber nach wie vor gibt es wohl noch einen gleichbleibenden Bedarf. Natürlich ist auch, da gibt es auch in dieser Berufsgruppe wohl viele, die schon ältere Semester sind. Das heißt, für junge Leute jetzt gerade so um die 2000er rum, dieser ganze IT.com-Boom hat natürlich dann viele Arbeitsplätze gefordert, die auch irgendwie IT-computerlastig sind. Und dann sind so die klassischen Handwerksberufe bisschen nach hinten gefahren. Mittlerweile sind ja so Zimmermann, Schlosser und Co. ja haben wieder wieder auch an Ansehen auch gewonnen. Aber das Backhandwerk hing so ein bisschen hinterher und die hatten so Mitte 2000er hatten sie echt so ein Problem mit Nachwuchs. Und wie gesagt, die sind ja alle organisiert, haben sie natürlich große Marketing Kampagnen gestartet. Und keine Ahnung, am 13.09. zum Beispiel ist auch Tag der deutschen Bäcker, also am Sonntag. Dann machen die nach wie vor halt in ihren Verbänden viel Werbung. Ich finde es auch ganz witzig gemacht, in ihrer Webseite. Es gibt halt eine Seite, die heißt Back dir deine Zukunft. Mhm. Da geht es halt so um werde Bäcker, Bäckerin. Und ganz interessant, mit was sie auch werben, ist, werde Bäckerei-Fachverkäuferin. Mhm. Also nicht nur der Mensch hinten in der Backstube, sondern auch der Mensch, der hinterm Tresen ist. Und die ja auch dann, wie du ja heute gemerkt hast, auch mit viel Auskunft auch so ein Stück Brot oder Brötchen halt auch verkaufen kann. Da sollte man ja, wenn es gerade jetzt nicht um so SB-Bäcker geht oder um Aufbackbäcker und große Ketten, ist der Kunde ja schon interessiert, wie du heute erzählt hast, über das Produkt. Ja. Ja. Und dann brauchst du natürlich auch fachkundiges Personal, was zu diesem Produkt dann auch erzählen kann. Mhm. Und genau. Ich fand es ganz interessant, dass sie da so eine Informationsseite gemacht haben für Leute, die sich über diesen Beruf informieren oder einfach mehr erfahren wollen. Naja, heutzutage ist es natürlich auch das Problem, das ist natürlich ein unangenehmer Beruf. Du musst halt nachts arbeiten, zwar früh morgens vor allen Dingen. Und das ist schon anstrengend, denke ich. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen durch Computer auch die Möglichkeit gibt, dass das alles sich selbst steuert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Bäcker immer noch früh aufstehen. Ja. Das wäre ja nun gar nicht so meins, um 3 Uhr aufzustehen, damit man um 4 Uhr in der Backstube stehen kann. Und das ja jeden Tag. Mm. Denn die Leute wollen ja, wenn sie bei dir kaufen, am liebsten ja noch sonntags die Brötchen haben. Ja. Das heißt, du musst eigentlich dauernd oder musst dich halt abwechseln oder irgendwie dann noch Mitarbeiter haben. Und Mitarbeiter sind auch immer teuer. Also das ist schon ein harter Job, würde ich sagen. Also jedenfalls einer, wo du dann vielleicht mal deinen Laden zumachst und in Urlaub fährst, aber sonst halt da immer stehen muss nachts. Und dann ist das Geschäft halt offen bis 18 Uhr. Genau, weil den ganzen Tag ist ja eher das Material bei dir einkaufen. Und wenn du dann halt diesen Familienbetrieb hast und das sozusagen da als Familie ableistest, ist das kein schöner Job. Mhm. Also fällst du dann irgendwie um 19 Uhr ins Bett. Und bist platt, Und bist platt und bist halt um 3 Uhr wieder draußen. Mhm. Also für mich wäre das nichts. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Tagesrhythmus, natürlich bestimmt ist es noch bei vielen so, aber auch da hat ja im Backhandwerk ja auch viel Computerisierung hat jetzt Einzug gehalten. Gell? Also jetzt irgendwie gerade Maschinen, die auch dann die Kontrolle des Sauerteigs da irgendwie übernehmen und prüfen und wissen, wann sie dann Sauerstoff zuführen müssen, wann müssen sie kneten und so weiter. Ja. Du bist ja, wenn du so Traditionsbäcker bist, glaube ich, noch mehr am Produkt und musst genau noch diese Sachen haben, dass du früh aufstehen musst, zu erwachen. Aber ich glaube, sobald du dich halt irgendwo in so einem industriellen Level bewegst, ist es dann ja auch komplett durchorganisiert, wie halt alles andere, was in Lebensmittelbetrieben halt auch so gemacht wird. Mhm. Naja, und diese Aufbackbrötchen, die dann im Laden gemacht werden, das wird inzwischen auch in normalen Bäckereien stehen, so Aufbackmaschinen. Klar, natürlich. Ja. Das wollen ja auch die Kunden sehen. Ja. Die wollen ja auch diesen Brotback- oder Brötchenautomat sehen. Dann sehen sie, ach, dauert noch 3 Minuten, dann gehe ich noch schnell zum Discounter um die Ecke einkaufen, dann komme ich zurück und kann mir dann meine frischen Brötchen dann holen. Ja, also ich meine, in dieser Biobäckerei, meine ich, war auch so ein Ofen. Und also da in der Filiale von der Kreuzberger Biobäckerei. Und ich meine, dieses Laberbrötchen, was ich ja von der falschen dem falschen Geschäft zugeordnet habe. Das kam da auch aus so einer Extramaschine, die da im Dings stand. Deshalb ist es auch nicht so gut, weil sie da eben das auf die Schnelle immer nachbacken. Ja, aber das ist halt dann schon nochmal eine andere Nummer. Ja, auch eine andere Qualität. Ja. Ja, aber so ist es dann auch gleich frisch und wenn man es gleich frisch ist, merkt man ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, der Punkt ist halt auch der, weil du ja jetzt jeden Tag auch Brötchen und Brot kaufen kannst, was vielleicht vor einigen Jahren gar nicht so möglich war, brauchst du auch diese Brötchen gar nicht mehr, die jetzt irgendwie lang haltbar sind und auch noch nach 2 Tagen einigermaßen schmecken, sondern du willst ja, also du kannst ja heutzutage im Prinzip ja immer ein ofenfrisches Brötchen haben, das direkt verzehren, was natürlich zu dem Zeitpunkt auch sehr gut schmeckt und brauchst es halt gar nicht hinzulegen. Wobei ich auch der Meinung bin, dass Soluna vielleicht sogar das Brot über mehrere Tage verkauft. Ja. Und der Brotladen in Bamberg, da habe ich auch mal mit dem einen Verkäufer gesprochen, den ich so ein bisschen aus der Nerd-Szene kannte, weil er da irgendwie auch so eine Macintosh-User-Group in Bamberg mal gemacht hat. Der erzählte, dass es, man eigentlich dieses Dorf, dieses Dorfbrot, also was aus den Dorfbäckereien kommt, eigentlich erst am nächsten Tag richtig genießen können. Mhm. Das muss erstmal durchziehen, damit halt auch die Gewürze durchschmecken und so. Und sie verkaufen das eben auch über 2 oder 3 Tage sogar. Also richtig frisch ist es dann doch nicht. Schmeckt aber trotzdem. Bei mir zum Beispiel der lokale Bäcker, der verkauft jeden Tag frisch und das Brot, was er vom Vortag hat, wird separat ausgezeichnet, Brot vom Vortag und verkauft es dann. Und sagt auch ganz offen, es gibt halt Sorten, die, wie du schon sagtest, am nächsten Tag auch besser schmecken. Und auch vielleicht die nicht so gut am nächsten Tag schmecken. Also so typisches Beispiel, Weißbrot am nächsten Tag ist halt eher wirklich sehr... Nee, das kann man nicht. Da geht es ja um Roggenbrot. Genau, und um Roggenbrote ist natürlich dann eine ganz andere Liga und die schmecken dann, wie schon gesagt, ist unter Umständen am nächsten Tag, tut es denen Brot keinen Abriss. Ja, ja. Aber natürlich erwartet auch so ein Stück weit die Kundschaft, dass du hinkommst, immer ein frisches Brot bekommst. Gell? Du kaufst ja auch nicht sonst irgendwas von vorgestern. Dementsprechend, klar. Aber früher war es so, dass tatsächlich immer nur einmal die Woche gebacken wurde und man dann das aushalten musste. Ja, weil der Sauerteig braucht ja auch eine Zeit lang, bis er zieht und dann kommt. Deshalb ja auch die Sache mit den Gewürzen. Dadurch schmeckt es eben auch lange noch gut. Ja. Sonst würde es dann irgendwann vielleicht tatsächlich schal schmecken oder auch zu trocken sein und so. Also ich denke, das spielt schon eine Rolle. Also dass man da die Sachen eben einfach auch aufbewahren musste eine Woche. Dass man dann eben wieder froh war, neues Brot zu backen, weil es dann eben nicht mehr schön war. Weil wir gerade schon dabei waren, Zentralverband Deutsches Backhandwerk, die haben auch eine Akademie des Deutschen Backhandwerkes, das ist in Weinheim. Da werden also die guten Bäcker von morgen ausgebildet. Ist wohl so ein bisschen, glaube ich, geht es um dem Thema Elite-Backschule. Durch und ist halt mit Meisterschule und allem, was dazugehört. Also das halt auch, da merkt man, da probieren sie auch die Ausbildung nicht nur den Betrieben überzustülpen, sondern bieten dann auch selbst so Möglichkeiten aus, die Leute da aus- und weiterzubilden. Was ich auch sehr interessant fand bei meiner Recherche war auch, es gibt auch, wie zu allem natürlich, eine Fachzeitschrift und was man wohl in diesem Backhandwerk lesen möchte, ist die Allgemeine Bäckerzeitung, die abgekürzt ABZ. Da geht es halt rund um das Thema Backen und ich war überrascht, ich dachte, das ist eigentlich eher so öde, naja, was wird denn da passieren, ein Brot ist ein Brot, ne? Da gibt es mal, der eine nutzt Walnüsse, der andere nutzt, weiß ich was, Haselnüsse. Ja, Walnussbrot ist auch super. Aber da war ich erstmal so überrascht, was für Neuigkeiten es auch in diesem Bereich gibt und mit was die sich natürlich alles so beschäftigen. Klar, wenn Hefe teuer wird, also Rohstoffe logischerweise brauchst du ja, um Brot herzustellen, ist es natürlich schon interessant für die Berufsgruppe halt zu erfahren, macht es vielleicht Sinn, da jetzt sich nochmal mit Hefevorräten einzudecken, wie lange sind die haltbar, stell dich um auf Trockenhefe, nutze ich Frischhefe, was gibt es denn da für Entwicklungen im Bereich Trockenhefe oder Frischhefe? Das sind ja so Sachen, die da für die Szene auch sehr, sehr wichtig sind. Auf jeden Fall. Ja. Man darf auch nicht vergessen, was natürlich noch so ein Thema ist, das Backhandwerk für viele Leute gerät das auch so ein bisschen nicht mehr in den Fokus, weil gibt da mittlerweile auch viele Brotbackautomaten. Es gab ja gerade so Anfang der 2000er so der. Also eine richtige Welle. Das ist eine richtige Welle. Wir hatten ja auch im Gras Computer Club Berlin dann eine gekauft, dann war die irgendwie kaputt, dann habe ich nochmal eine gekauft und die habe ich dann auch gespendet, die sind dann auch irgendwann kaputt gegangen, die war mal ganz billig. Hab ich dann für 30 Euro gekauft. Also da wurde viel Brot gebacken eine Zeit lang. Jetzt auch nicht mehr so. Ich glaube, da ist auch möglicherweise der Hype vorbei. Ich habe ja den ersten Hype ja ausgesessen und habe ja erst in der zweiten Hype-Runde eingesetzt, als die Brotbackautomaten meiner Meinung nach auch besser wurden. Mhm. Und ich mache das noch. Also ich bin auch so ein Heimbäcker. Gibt mittlerweile ja auch sehr, sehr gute Fertigbrotbackmischungen. Also sowas ähnlich, was das Backstübchen, hieß das Backstübchen? Mehlstübchen jetzt anbietet. Die machen ja auch so Brotbackmischungen, was die damit anbieten. Genau. Ja, das kann man wirklich empfehlen, da dieses Mehlstübchen. Also insbesondere, wenn man selber backen will. Ja. Und mittlerweile gibt es ja auch schon bei allen Discountern und bei allen Supermärkten ja auch Brotbackmischungen. Und ich kaufe ehrlich gesagt auch die Brotbackmischung ein, wo nur im Prinzip Mehlart plus Trockenhefe drin ist. Also im Zweifelsfall könnte ich das auch selbst mischen, was jetzt gar kein Problem wäre. Aber dann brauchst du halt, wie gesagt, einen Sack Mehl von der Sorte, brauchst einen Sack Mehl von der Sorte, dann brauchst du eine Waage, ein Gefäß, wo es alles zusammenmischst. Weißt du, dann zahle ich lieber dann 15 Cent mehr und habe das dann fertig gemischt in einer Packung, weißt du, verbrauchsfertig verpackt, dass du es dann nur noch in die Maschine schmeißen musst, machst die Zutaten dazu und lässt es dann backen. Finde ich, da kriegst du eigentlich echt sehr, sehr pausible Ergebnisse, was da so rauskommt. Und ja, du siehst halt mit den modernen Hefen, ist es auch relativ schwierig, also wenn das jetzt nicht abgelaufen ist, dass das Brot auch nichts wird. Und gerade mit den modernen Brotbackautomaten, das läuft wirklich sehr gut. Ja. Und dementsprechend können natürlich auch viele Leute jetzt auch zu Hause backen. Wenn ich halt keinen Brotbackautomaten nutze, ich habe ein sehr, sehr schönes Rezept, wo du ein Brot innerhalb von einer Stunde machen kannst, weil wir hatten vielleicht vorhin das Thema, dass du beim Brotbacken halt bis die Hefen ziehen und den Teig und so weiter, das muss ja ruhen und dann gehen lassen und dann warm, kalt, das ist ja ein unheimlich langer Prozess. Mit heutzutage mit modernen Trockenhefen plus natürlich Mehlsorten, die vielleicht nicht so viel Zeit brauchen zum Aufgehen, wie zum Beispiel Dinkel, kannst du mittlerweile auch in einer Stunde hast du ein fertiges Dinkelbrot, was du zu Hause bei dir im Backofen machen kannst. Ja, klar. Das Rezept habe ich auch verlinkt. Also im Prinzip Viertelstunde Vorbereitung, 45 Minuten im Backofen und anschließend hast du ein frisches Brot. Und den Backofen brauchst du gar nicht vorzuheizen, sondern du stellst dann eine Schüssel Wasser einfach mit rein und lässt praktisch das Brot wachsen und gleichzeitig dann backst du es anschließend in einem Arbeitsgang durch und dementsprechend kannst du relativ schnell dann ein frisches Brot zu Hause zaubern, was wirklich kein großer Aufwand ist. Ja, es lohnt sich, uns immer zuzuhören. Das sind auch so praktische Tipps hier. Genau. Ich habe noch einen schönen Artikel gefunden, Herkunft und Herstellung verschiedener Brötchensorten. Also über das, was wir heute gesprochen haben, gibt es eine schöne Seite, wo die Übersichten sind über die verschiedenen Brötchenarten. Den fand ich eigentlich auch sehr, sehr interessant und wollte den mit verlinken, weil es einfach ganz schön beschrieben ist, die verschiedenen Brötchenarten. Im Prinzip das, was wir heute auch gesagt haben, aber da ist es mal ganz schön zusammengefasst. Ja, ich habe die nächsten Tage genug von Brötchen, ich habe so viel gegessen. Ich auch. Dementsprechend kann man das auch mal nachlesen, wenn man sich mal interessiert, wie denn eigentlich was ein Schwedenbrötchen ist oder die wir jetzt heute nicht hatten. Schwedenbrötchen? Was ist ein Schwedenbrötchen? Das ist ein Roggenbrötchen. Das ist halt, ist halt, Okay. Ja, Schwedenbrötchen halt. Irgendwie so, das ist, das sieht so ein bisschen aufgeplatzt auf verschiedenen Seiten aus, also so wie so eine Art. Was heißt denn das? Blätterteig, weißt du? Das so in Schichten, so in Layers. Genau, das ist halt so ein, nennt sich so Schwedenbrötchen. Ja, und das ist also mal erklärt da, wie die verschiedenen Brötchen, auch mal Milchbrötchen. Wir haben ja einen langen Artikel gesucht über Milchbrötchen. Da habe ich auch einen gefunden, der ganz passabel ist und darum dachte ich, verlinke ich das Ganze mal. Mhm. So, so, Schwedenbrüche sind Backwaren aus Schweden, die bei uns eher unbekannt sind. Mit dem Plunderteig haben, ja. Die Schwedenbrötchen sind nämlich, glaube ich, die Splitterbrötchen. Das, was bei mir Splitterbrötchen heißt, heißen sonst Schwedenbrötchen. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Es ist ja immer schwierig. Die Sachen heißen unterschiedlich, aber wie gesagt, sind auch teilweise unterschiedlich. Mhm. Auch dann regional wird es dann vielleicht angepasst. Ja, oder? Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben eine ganz runde Sendung zusammen. Fand ich jetzt auch, ja. Ja. Also, wir haben, glaube ich, alles rund ums Brötchen behandelt. Ein bisschen auch Brot, aber Brot machen wir vielleicht nochmal extra. Ja. Wir haben gute Tipps gegeben, wo man in Berlin und anderswo einkaufen kann. Apropos einkaufen, ich wollte noch mal sagen, na, auf der Homepage, wir haben ja diese Zeitartikel verlinkt, wo es die Brötchen gibt. Genau, kann man gucken, wo in der Nähe eine gute Bäckerei ist. Aber genauso gibt es auf der deutschen Innungsbäcker-Seite auch noch mal so ein Bäckerfinder. Den habe ich auch verlinkt, dass man noch mal gucken kann, was es da noch so gibt. Ja, allerdings habe ich also die Bäckereien, die ich heute angesteuert habe, habe ich halt durch Empfehlung. Ja. Nochmal danke an Huckel und Einhard für zwei Empfehlungen. Beziehungsweise aus eigener Anschauung. Das Mehlstübchen habe ich selber entdeckt, weil das auf meinem Fußweg zum Bahnhof liegt. Mhm. Und ja, die Ketten, wie gesagt, ich wollte halt dann doch mal zum Vergleich eben auch nochmal was von der Kette. Aber da müssen wir sagen, so mein Fazit ist für heute, dass viele Brötchen, die von der Kette kamen, gar nicht so schlecht waren. Gar nicht so schlecht. Ja. Also ich dachte jetzt, der Unterschied wäre größer, jetzt gerade bei dem Edelbäcker, wo du sagtest, dass die einfache Schrippe da schon auch das Vier- oder Fünffache gekostet hat, fand ich jetzt die Qualität nicht vier- bis fünfmal besser, beziehungsweise eigentlich mehr. 70 Cent statt 10 Cent. Ja. Und das 10-Cent-Brötchen war ja dann sogar noch besser, als wir dachten. Mhm. Also, weil ich es ja verwechselt hatte. Mhm. Also das ist schon auch, also ja, ich glaube, man sollte, wenn man dann zum speziellen Bäcker geht, auch dann doch ins Hochpreisigere gehen. Mhm. Wobei ich eben auch denke, dieser Biobäcker, also Kreuzberger Biobäcker, klingt ja so ein bisschen klein. Bäumer und Lutum, aber die machen das ja wirklich schon praktisch im industriellen Maßstab, weil sie ja diese ganzen Biomärkte hier auch in Berlin versorgen und noch Filialen. Mhm. Also hier zum Beispiel nicht weit von uns ist auch eine Filiale. Das ist natürlich schon nochmal was anderes als jetzt das Mehlstübchen, was nur da ist. Oder Bucco zum Beispiel. Der auch nur da ist und nur da backt. Also das ist ja dann nochmal eine andere Herangehensweise. Oder auch Soluna. Mhm. Die haben zwar dann auch nochmal Verkauf in der Markthalle, aber da wird da gebacken, da verkauft und da wird's halt, da geschieht's halt. Das ist halt, glaube ich, nochmal der Unterschied. Ich glaube auch so, wir hatten jetzt noch gar nicht über die Inhaltsstoffe gesprochen, der Brötchen. Ich denke natürlich, bei so einem lokalen Backdealer hast du natürlich eher die puristischen Zutaten, als dann bestimmt die Industriebäcker oder Aufbäcker dann natürlich auch ganz andere Anforderungen an ihren Rohteig haben, der dann, länger gekühlt haltbar sein muss, der halt dann irgendwie mit Zusatzstoffen versetzt ist oder der halt ganz andere Eigenschaften erfüllen muss. Darum sagte ich ja, es ist ganz interessant, auch mal diese ABZ zu lesen. Da sieht man auch, was auf diesem Markt passiert. Das ist ja auch nichts anderes wie moderne Chemie, die da betrieben wird. Ja. Und mit den ganzen Zusatzstoffen, wo du halt dein Brötchen halt irgendwie schöner aussehen lassen kannst oder dass die sich gleichmäßig öffnen oder was es da sonst noch alles gibt. Also das ist ein Markt, da geht es von diesem Handwerk leider wohl weg und hin halt zu diesen industrielle Großabfertigung. Aber den Unterschied merkt man. Also ich habe auch schon mal, weil es so günstig war, dann eben so Schrippen von der Kette gekauft und die waren dann eben, wo man sie doch nicht dann alle auf isst, dann am nächsten Tag völlig ungenießbar. Genau. Während gerade da auch vom Mehlstäbchen bis auf bis auf die Schrippe. Die anderen Sachen, die kann man vielleicht auch noch am nächsten Tag essen. Und bei Soluna sowieso. Also das sind ja alles tolle Sachen. Ich habe von dem Brot ja auch noch mehr zu Hause und ich denke, dass ich das morgen auch noch mit großem Genuss essen kann. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Weil das ist natürlich dann auch der Vorteil. Ja. Und wirklich, also Bucco, Soluna und Mehlschäfchen, also da würde ich relativ sicher sein, dass da die richtigen Inhaltsstoffe sind. Ich meine, das Mehlschäfchen ist ja nun auf Mehl auch spezialisiert. Die werden da nicht das Falsche reinkippen. Ja. Und bei den anderen, also ich auch bei Soluna, glaube ich, ist dieser Anspruch da. Der wird auch auf jeden Fall eingelöst. Und ich glaube auch bei Bucco wird das geschieht das. Oh, und die machen ja auch nochmal besonders Werbung, dass sie eben keine Chemie verwenden und so. Gut, Chemie ist ja trotzdem, aber eben keine irgendwelchen Stoffe, die man eben vielleicht doch nicht drin haben will und die Sachen dann nochmal extra haltbar machen und so. Ja. Oh, also das ist dann schon nochmal auch ein Unterschied und macht sich qualitativ bemerkbar. Also eigentlich sind wir, selbst wenn man durch die ganze Stadt fahren muss, dann doch in Berlin durch die kritische Masse einfach gut aufgehoben und in vielen anderen Städten, eben in kleineren Städten, tatsächlich dann auch noch durch das Traditionshandwerk, solange es noch da ist. Also ich würde auch das so als Aufforderung sehen, also an unsere Hörer, unterstützt eure lokalen Bäcker. Support your local dealer. Ja, support your local dealer, denn wenn, also nicht nur Dealer, sondern in diesem Fall ja sogar Maker und Dealer. Ja. Denn wenn das nicht geschieht, dann sind die irgendwann alle weg. Die Leute setzen sich zur Ruhe, finden keinen Nachfolger. Und dann sind die Läden zu und dann kommt da was anderes rein. Ja, und dann Telefonladen oder so, oder so ein Telefonierladen oder Internetcafé oder so. Und dann ist es halt nicht mehr das gleiche wie vorher. Ja, und dadurch wird natürlich auch die Nachfrage nach diesen industriell gefertigten Produkten aus Fernost, du siehst ja, wie groß die Anfrage denn sein muss, dass du wirklich 6 Wochen tiefgekühlte Produkte über die Weltmeere schipperst und sich das immer noch lohnt für, wie schon gesagt, das 10 Cent für so ein Brötchen, das ist ja wirklich ein Nichts ist. Das heißt, da muss man sich mal überlegen, wie groß die Masse dahinter sein muss, dass sich das lohnt. Und das zu produzieren, zu verschicken und dann verdient ja der letzten Endes ja der Händler ja auch noch Geld. Ich habe doch jetzt, als ich da hinkam zu M&M, da hatten sie gerade eine Ladung von Schrippen, das war ein Riesenberg Schrippen, der jetzt da gerade aus dem Ofen kam, aus dem Aufbackofen. Und ich bin mir ganz sicher, als sie zugemacht haben, die machen glaube ich ziemlich lange auf, ich glaube um 21 Uhr, das waren die erst zu, wird das alles abverkauft sein. Ja. Würde ich mal wirklich sagen. Und dann macht's das. Ich meine, wenn du hunderte Brötchen, also wenn es 10 Cent kostet, 100 Stück davon sind 10 Euro. Aber wenn du hunderte, also tausende verkaufst, dann kriegst du halt richtig auch Gewinn rein. Denn ich denke, an so einem Brötchen ist dann auch bestimmt 15 Gewinn. Also Lebensmittel allgemein. Die Gewinnspanne ist gering. Nee, ich glaube gar nicht. Also an dem Brötchen wahrscheinlich. Aber ich denke bei den Sachen, die sie belegen und so. Da ist ein höherer Gewinn, denn so eine Scheibe Salami und ein Blatt Salat kostet nichts. Und dann wird es aber für 2 Euro verkauft, was auch noch günstig ist. Also ich glaube, da ist die Gewinnspanne deutlich höher. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das schon vorstellen. Ja, Lebensmittel ist ja allgemein die Gewinnspanne ja sehr, sehr hoch. Man glaubt es ja gar nicht. Ja. Und ich denke, gerade in diesen Ketten sind ja auch wahrscheinlich Leute, die vielleicht gerade mal den Mindestlohn bekommen. Ja. Und das rechnet sich natürlich am Ende auch nochmal. Du hast nicht so hohe Personalkosten und nicht so hohe Produktionskosten. Und wenn du dann eben, ich meine, wenn du im Bahnhof auch, es gibt da ja so einen im Bahnhof Südkreuz am hinteren Ausgang, da gibt es also Ostausgang, da gibt es ja auch so einen Selbstbedienungs-Backshop, wo die Sachen aber dann schon belegt sind. Und da wird auch immer ordentlich zugeschlagen und gekauft und da sind die Preise relativ hoch. Ich kaufe da eigentlich ungern, weil ich halt sehe, in Bamberg sind die Preise niedriger. So ein belegtes Brötchen kostet dann 2,80 Euro oder sogar dann je nachdem, was es ist, 3,20 Euro und so. Und die haben wahrscheinlich eine Kraft hinten, die immer die Sachen auffüllt und einen an der Kasse. Also mit 2 Leuten würde ich sagen, schmeißen die den Laden. Und das ist schon, da ist schon eine hohe Gewinnspanne dabei. Gut, muss man denken, am Bahnhof sind sie es erstmal gut, gewöhnt. Natürlich. Die hohen Preise von der Bahn ist ja im Bauservice ja auch nicht besser. Ja. Plus die hohen Mieten natürlich. Die hohen Mieten, das stimmt. Die werden wahrscheinlich sehr hohe Mieten zahlen. Von daher ist dann der Gewinn auch nicht so hoch, weil sie eine hohe Miete zahlen. Ja. Ja. Aber sie haben auch starken Konkurrenzdruck. Gegenüber ist die Wiener Feinbäckerei. Mhm. Aber die ist ja auch nicht gerade billig. Ja, das also ist selbst hier, das ist ja auch relativ teuer. Ja, gewesen. Von den, also von den nicht Discounter, sondern von der Kette. Von der Kette, so Kette. Ja, einer der teuersten. Teuer. Aber es ist nicht satisfaktionsfähig. Also wie gesagt, wenn du diese Schrippe hier siehst, das, das will man nicht. Nee. Ja. Ich glaube, der größte ist ja Otto Schall, oder? Ja. Jetzt haben wir wieder Knarzen, hörst du es? Ja, jetzt haben wir Knarzen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe das Brötchen dahin geworfen. Ich habe hier nichts angefasst, ich habe nur das Brötchen dahin geworfen. Das ist wirklich seltsam. Krass, oder? Krass. Ja. Hast du vielleicht was gemacht? Nee. Ja, du bist da an deinem Rechner. Ja, bin ich schon die ganze Zeit. Vorher warst du nicht. Nee, bis jetzt. Du warst zurückgelehnt und hast dich nach vorne gelehnt. Naja, gut, ist egal. Einer von uns ist vielleicht schuld. Ja, müssen wir mal gucken, ob das Auffall wieder rauskriegt. Ja. Jetzt ist er weg, hörst du? Ja, du hast dich wieder nach hinten gelehnt. Deine Armbanduhr oder so? Nee, die ist ja im Flugmodus. Ja, gut. Hm. Nicht Otto Schall, sondern wie heißt denn der andere, dem, zu dem auch mittlerweile die Nordseekette dazugehört? Hm. Ja, wie auch immer. Also es gibt ja noch andere Großketten, Kamps und so. Kamps, ja, genau, ja. So heißen die, Kamps. Ja, das ist dann aber sogar eine Aktiengesellschaft inzwischen. Also das muss sich auch irgendwie lohnen. Ja, aber du siehst ja, scheinbar ist aus diesem Bug war noch relativ viel Geld rauszuholen, weil du brauchst zum Beispiel für so eine Kette wie Nordsee, du machst ja auch, da verkaufst du Fischbrötchen und keine Ahnung was. Oder viele machen ja auch dann die großen weiterhin Vorprodukte für andere Sachen, wie zum Beispiel die Burgerbrötchen müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja, ja, klar. Mhm. Und da gibt es ja viele Schnellrestaurants, die ja sowas dann auch in Massen brauchen. Ne? Ja, das Thema Burger müssen wir auch nochmal angehen. Ja. Das ist ja auch, also gerade an den Brötchen entscheidet sich ja auch immer. Ja, sehr häufig. Also wenn du da so ein Lammerbrötchen hast, da habe ich schon keine Lust auf den Burger. Dann ist auch der Rest meistens nicht gut. Da hast du recht. Ja, weißt du denn schon, was wir demnächst machen? Also bis Januar müssen wir das Thema Öl abarbeiten, weil das dann ist die Haltbarkeit überschritten. Ja, ich denke, jetzt haben wir wieder was gegessen. Wir werden wieder Zeit, dass wir was trinken. Ja, finde ich auch. Wir hatten ja mal die Idee, mit nochmal lokale Spezialitäten als Getränke zu haben. Mhm. Wir hatten das letzte Mal was Hochprozentiges. Mhm. Ich würde gerne nochmal in den Bereich Niedrigprozentige gehen. Mhm. Und zwar ganz speziell die Berliner Bierkultur, die seit Jahren ja hier auch am Wachsen ist. Also auch diese Mikrobrauerei-Szene ist ja mittlerweile recht präsent, obwohl es ja für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema sein wird, weil ich ja nicht so bierverträglich bin. Da könnte ich die Vintage-Biere mitbringen. Ich habe ja noch drei Vintage-Biere. Ja. Die hat mir der Braumeister Andreas Brok von Brokbier überlassen, weil er die doppelt hatte. Das sind aber historische Berliner, also von Großbrauereien, die es nicht mehr gibt. Grotejan und dann ein DDR-Bier, also weiße. Den ja. Müssen wir halt nur vielleicht doch ein bisschen Sirup mitbringen, weil das sonst zu sauer ist. Ja. Aber du bist ja Riesling-Trinker, von daher wirst du es ertragen. Aber das sind natürlich jetzt nicht die lokalen, das sind zwar lokale Brauereien, aber keine Mikrobreweries, sondern Brauereien, die es nicht mehr gibt. Mhm. Ja, also ich werde, ich habe mir schon mal ein bisschen schlau gemacht, was es so alles gibt. Und ich werde dann einfach mal gucken, dass ich von jedem mal eine Flasche mal mitbringe. Muss natürlich gut gekühlt sein. Das Problem ist, da können wir kein Eis reintun. Du kannst keine Eiswürfel. Das ist richtig. Reintun. Aber ich habe natürlich schon einen Plan. Erstmal wird die Jahreszeit kühler. Das ist erstmal, das Wetter arbeitet für uns. Das ist natürlich, das Wetter arbeitet für uns, das ist richtig. Und zum Zweiten haben wir ja hier auch ein größeres Gefäß in Form einer Plastik-Ding. Und da können wir einfach Eis reintun und das Bier einfach in das Eis reintun lassen, das einfach mitkühlen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Zudem ich gelernt habe, dass auch hier lokale Getränkehändler für dich, auch wenn du Bier zur Abholung bestellst, die das für dich auch kalt stellen bis zum Abholmoment. Ah ja, das ist natürlich auch schön, ja, genau. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, greifen wir auf die Infrastruktur dieser Großstadt einfach drauf zu. Ja, wir wollten aber die Mikrobrauereien haben. Aber es gibt natürlich auch lokale Einzelhändler, die diese Mikrobrauerei-Bieren ja auch verkaufen. Ah, ja. verstehst. Mhm. Und dementsprechend können wir da bestimmt das ein oder andere. Aber das hat doch, ist auch alkoholisch mit dem Bier. Als du gesagt hast, niedrigprozentig, hatte ich gedacht, jetzt will da was machen über Wasser. Ja, das kommt ja dann noch. Das ist auf unserer Agenda. Ich habe ja, das Messgerät ist ja jetzt gerade gekommen. Aha. Ich habe ein neues, was ich auch noch nicht mehr gefunden habe. Aber wir machen das Thema Wasser auf jeden Fall auch noch. Ja, schön. Also dann demnächst Bier, Anfang Oktober. Richtig, passt ja auch, ist ja auch irgendwie Ende September, Anfang Oktober. Ja. Oktoberfestzeit ist ja eh genau. Zeit des Bieres. Das ist unser Beitrag zum Oktoberfest. Genau. Ja. Super, dann würde ich sagen. Dann danke ich dir für deine tatkräftige Unterstützung bei der Vertilgung von Brötchen. Ja, danke dir fürs Organisieren und fürs Kümmern. Ja, gern. Danke unseren Zuhörern fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Feedback, Kritik. Die Live-Zuhörer haben sich ja schon gemeldet. Mhm. Hier haben wir ja eingebracht. Und die anderen können sich auch über die Kommentarfunktion zum Beispiel ja. einbringen. Auch Twitter, E-Mail, wir sind ja erreichbar. Genau. Wir freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Ja. Sagt nicht, dass wir geschmatzt haben, das geht nicht anders, wenn man isst. Das ist sozusagen Hintergrundgeräusch für den Genusscast. Wir versuchen es zu minimieren, aber es ist halt manchmal schwierig. Vor allen Dingen, wenn man so Roggenbrot hat, wo man viel drauf rumkauen muss. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Folge kommt dann sobald wie möglich online. Genau. Dann auch für unsere Podcast-Zuhörer dann schnellstmöglich. Wir machen das ja immer sehr, sehr schnell hier. Ja. Ja, also dann vielen Dank und bis bald. Tschüss. Genau, Recording aus.